Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben es wieder einmal so weit geschafft, dass der Wochenrückblick einmal mehr ein kleiner Ausblick ist, dieses Mal auf die Show der Herzen, das Fest der Menschenrechte, wie soll ich sagen, die WrestleMania aus dem Land der Liebe steht an. Crown Jewel 2024. WWE lässt sich natürlich auch dieses Mal nicht lumpen, die Kronjuwelen aus dem Staat des Öles und ja, der positiven Emotion dort auszutragen und natürlich auch zu übertragen, sodass auch wir nicht drumherum kommen, darüber zumindest zu sprechen in Bezug auf das aktuelle Storytelling, in Bezug auf künftige Entwicklungen. Die sind bei dieser Show tatsächlich, finde ich, vielleicht ein kleines bisschen mehr als sonst im Fokus, sodass man da hier durchaus das eine oder andere vielleicht drüber verlieren kann. Die politische Situation haben wir tausendmal angesprochen. Wir werden es auch diesmal natürlich nicht in Gänze aus dem Fokus entlassen. Ich habe ja eben schon ein kleines bisschen die Begeisterung für diese Show anklingen lassen. Ja, damit ist doch, wie soll ich sagen, der Kurs gesetzt, die Segel gehisst, sodass wir loslegen können. Und ich freue mich, diesen Podcast wieder bestreiten zu können mit der besseren Podcast-Hälfte, nicht aus Wien, wieder aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss sagen, ich freue mich mit dir über diese großartige Show zu sprechen. Und Triple H hat ja schon auch sein Prinzip fallen gelassen, die Matchcard bei 6 oder 5 Matches zu lassen, sind 7 tatsächlich, also zeigt, welchen Wert die Show tatsächlich hat und dass sie vielleicht sogar die goldene 2,5-3-Stunden-Grenze vielleicht sogar sprengt. Also bin ich dahingehend gespannt und es ist schon länger her, dass mir ein Pay-Per-View so in Vergessenheit geraten ist wie dieser. Also ich musste da schon meine Augen reiben, als ich gesehen habe, dass es schon diesen Samstag ist. Also bin ich dahingehend ja schon froh, dass wir diese Preview haben, denn in den Weeklies gab es tatsächlich nicht so viel Neues, da man sich grundsätzlich tatsächlich nur noch auf eine einzige Storyline konzentriert. Über die Bloodline, da werden wir auch drüber sprechen. Aber ja, so kurz vor Halloween bin ich sehr gespannt, ob wir mit der Matchcard irgendwie ins Positive kommen oder doch uns davor gruseln werden. Was für ein Wortwitz, so kurz vor Halloween kommt das Gruseln vielleicht. Ich hatte tatsächlich auch letztens, also irgendwie, jetzt erkenne ich auch erst, warum das so war. Ich war letztens im Kino und da gab es auch eine Horrornacht, also 3 70er-Jahre-Horrorfilme quasi am Stück, war ein richtiger schöner Kinomarathon. Und ich habe mich gefragt, warum machen die denn so eine Horrornacht? Da dachte ich, ja, hättest du auch mal drauf kommen können, ist ja Halloween bald. Also das wird wohl der Anlass gewesen sein. Ich bin einfach zu blöd, solche Sachen immer zu erkennen. Ja, aber Halloween ist auch das Stichwort vielleicht in Bezug auf die Show. Bei Halloween gibt es ja immer Blut, Leichen und was auch immer. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, das so vor die Saudi-Show zu setzen. Wir wissen ja, was da teilweise mit Journalisten gemacht wird. Ich möchte auch das noch einmal kurz nicht aus dem Gedächtnis lassen, in welchem Land wir hier diese Show wieder kredenzt bekommen. Ja, also Blut, Knochen und so weiter gibt es nicht nur an Halloween, sondern die sind in anderen Teilen der Erde auch jenseits kriegerischer Auseinandersetzung durchaus nichts Ungewöhnliches. Ein Hoch auf die Pressefreiheit. So. Damit, ja, also zur Presse würde ich uns jetzt auch nicht im weitesten Sinne zählen wollen, aber irgendwie so völlig weit weg davon sind wir vielleicht nicht, sodass man das, was mit einem gewissen Herrn Khashoggi damals passiert ist, durchaus auch persönlich nehmen kann vielleicht. Und das Einzige, was wir in diesem von diesem Hintergrund machen können und auch jedes Jahr wieder aufs Neue machen wollen, das nicht vergessen zu lassen. Ja, die Frage ist natürlich, dieses Mal noch nicht, aber vielleicht ja bald, wo wird die Show übertragen? Ist für uns überhaupt kein Problem. Sie wird auf dem WWE Network übertragen. Mal gucken, wie es aussieht, wenn das Ganze bald auf Netflix läuft. Mal schauen, wie es dann passiert in Bezug auf die Übertragung der Pay-Per-Views. Ich weiß nicht, ob es da schon was Neues gibt. Nach meinem letzten Stand war da noch einiges in der Schwebe. Und wenn es nicht auf Netflix läuft, also zumindest außerhalb Amerika, will ich jetzt mal sagen, insbesondere bezogen auf Deutschland, stellt sich die Frage, ja, wo läuft's denn dann, Chris? Was hältst du von der Option, dass es vielleicht auf Entertainment Hub Company laufen könnte? Das ist ja die neueste, heißeste Gerüchteküche, die uns hier auftut. Passt vielleicht auch ganz gut, dass wir das gerade zur Saudi-Arabien-Show hochgeploppt bekommen, die News. Wäre das nicht vielleicht ein Sender, auf dem die Crown Jewel Show vielleicht eine Zukunft haben könnte, mein lieber Chris? Ja, du, also ich glaube, viele würden sich sagen, dass das ja ganz gut zusammenpassen würde. Zeigt natürlich auch, dass dieser Mr. McMahon oder Vince McMahon ein Mann ist, der nicht zur Ruhe kommt oder auch nicht zur Ruhe kommen will. Also der plant immer weiter und plant auch weiterhin so seinen Stempel zu hinterlassen. Ich persönlich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also ich habe verschiedene Meldungen gelesen, um was es sich da genau handelt. Also ist irgendwie so quasi so ein Auffangboot irgendwie für entlassene Superstars auch, die dort dann hinkommen können und bei ihm dann, ja, zweite Karriere machen, oder ist das dann irgendwie so ein weiterer Streaming-Sender? Also ich bin mir da nicht ganz sicher, was genau der Plan ist in diesem Projekt, aber... Klingt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Think Tank, Startup, Development Company und selber Streaming-Dienst. Also man weiß es noch nicht genau, aber es klingt ja fast wie so ein globales Unterhaltungs-Weltmacht-Gedöns, in Anführungszeichen. Also das kann ja alles und nichts heißen, wie du richtig sagst. Ja, also es klingt halt fast auch so nach einem Ort, wo wir dann plötzlich dann auch Brock Lesnar wieder sehen, nach diesen ganzen Anschuldigungen. Also ich habe keine Ahnung. Also Vince McMahon, jetzt unabhängig von seiner Situation, die noch geregelt werden muss, wir haben ja viel darüber gesprochen, ob er den Zahn der Zeit quasi nicht mehr einholen konnte, dass er nicht mehr modern denkt. Also diese Dokumentation hat eines aufgezeigt, nämlich dass er definitiv immer einen Schritt voraus war, was Entertainment angeht. Vielleicht 83 Wochen war er es nicht, wird uns Eric Bischoff oft genug wahrscheinlich auch noch in Erinnerung rufen. Aber man hat gemerkt, also dass er wusste, okay, man muss es jetzt dahin gehen, man muss den nächsten Star pushen, man muss das machen. Und ich denke, das Produkt hat vor allem in den, 2017 bis halt seinem Ende, hat man dem Produkt wohl angemerkt, dass spätestens als Eric Rowan die Metallspinnen aus dem Käfig hervorgeholt hat, hat man wahrscheinlich sich gedacht, okay, vielleicht ist das Genie nicht mehr da. So ein Projekt hätte mich überrascht, dass wir von ihm nichts mehr hören, aber in Zeiten, wo man eh auf alles wetten kann, wenn ich wetten müsste, glaube ich nicht wirklich, dass irgendein Projekt von Vince McMahon noch eine Größe haben kann. Also jetzt nicht aufgrund von Entertainment-Faktor oder einer guten Idee, sondern ich denke, in Zeiten von Cancel Culture und Internet vergisst nie, wird es, glaube ich, sehr schwer sein, auch so das Sponsoring für sowas bekommen und die Aufmerksamkeit. Ja. Also bin ich schon gespannt, was er genau geplant hat und was genau das für ein Auffangnetz sein wird. Dass Crown Jewel dann dort laufen könnte, wäre irgendwo so das perverseste, aber auch logischste, was ich mir vorstellen kann. Und ich wäre tatsächlich auch interessiert daran, wie viel sowas kosten würde, ob er wieder zurückkommt zu diesen 999, wie damals für ein Network, oder die $50, die man schon mal blättern musste für ein Pay-Per-View seinerzeit. Also unterm Strich zeigt mir das nur, dass dieser Mann nie aufhören wird, einfach präsent zu sein. Ob das jetzt irgendwie eine Charakterstärke ist oder nicht, puh, diesen Schuss in die Luft möchte ich nicht abfeuern, aber ich denke, jeder wird sich da selbst eine Meinung basteln. Ich persönlich glaube, das ist so ein kleiner Versuch, einfach abzulenken und vielleicht auch Fuß zu fassen in eine andere Welt. Aber ich denke, da wird zumindest mal in der nächsten Zukunft sich auch so schnell nichts verwirklichen. Nee, glaube ich auch. Also das war auch eher so ein, nicht ernst gemeinter Einwurf von mir in Bezug auf Crown Jewel und diese Entertainment Hub Company. Wollten wir nur kurz mal droppen an dieser Stelle, weil das ist eine Info gewesen, die uns doch hat ein bisschen aufhorchen lassen. Also Vince McMahon hat jetzt seinen Fokus wegverlegt von WWE, also ja, notgedrungen muss man sagen, sonst wäre er da bestimmt nicht rausgegangen. Hat sich jetzt ein paar Monate ja, zurückgezogen, berappelt, seine Chancen und Risiken offenbar erwogen mit Managern und Juristen und hat dann überlegt, ob und was der nächste Schritt sein könnte. Und ist jetzt zumindest schon mal so weit, dass er A, offenbar ein Konzept zu haben scheint und B, sich der Sache sowohl juristisch als auch finanziell und managementtechnisch so sicher zu sein scheint, dass er diesen Schritt an die Öffentlichkeit jetzt gemacht hat, zumindest, sag ich mal, semi gemacht hat. Denn bisher ist es ja nur eine News, die über ihn berichtet wurde und keine Pressemitteilung, die er selbst inszeniert hätte. Und es war ja auch beileibe nicht alles Gold, was Vince angefangen hat. Ja, die XFL, das hat ja nun auch nicht so richtig geklappt. Da gab es teilweise eigenes, was nicht gut gelaufen ist. Teilweise waren es Einflüsse von außen, Corona, die er eben nicht beeinflussen konnte. Das muss man mal sehen. Chris hat auch gesagt, ja, das Internet vergisst nie in Zeiten von, wie Chris sagte, des schillernden Begriffs der Cancel Culture. Man könnte auch einen mindestens ebenso schillernden Begriff nennen, der Political Correctness. Wir wollen beide Begriffe weder bewerten, noch irgendwie uns da groß zu positionieren. Es sind einfach Begriffe, die sehr, sehr häufig genannt werden, sei es aus dem oder aus dem anderen Spektrum, will ich jetzt hier auch nicht diskutieren oder bewerten. Aber es zeigt eben ein Stück weit, wie Chris schon sagte, dass sich die Zeiten ändern. Und dass man eben jetzt in einer Zeit lebt, in denen mit Begebenheiten aus der Vergangenheit, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, sucht es euch aus, heute anders umgegangen wird als damals. So, und da ist eben die Frage, wie kann ein, in Anführungszeichen und auch gar nicht böse gemeint, Fossil wie Vince McMahon, der als Tycoon in der 70er, 80er, auch 90er und 2000er Phase ja nun wirklich das Business geprägt hat, wie kann der vor dem Hintergrund dieser aktuellen gesellschaftlichen Situation und dem Hintergrund der juristischen Anschuldigungen, die gegen ihn ins Feld geführt worden sind und über die wir ja auch sehr ausführlich schon besprochen haben, und das wird uns auch nicht loslassen, ja, da wird noch genug passieren. Es ploppen ja auch immer wieder Wasserstandsmeldungen auf, die wir mal verwursten, mal nicht. Und da hat Chris gesagt, ja, man muss gucken, wie das mit dem Internet und der heutigen gesellschaftlichen Situation weitergeht. Dass das Neckbreaker sein kann, dass es aber auch überhaupt gar kein Neckbreaker sein kann, für beides gibt es Beispiele. Ja, also da gibt es einen Mann in Amerika, der wird vielleicht bald Präsident, an dem ist ungefähr gar nichts kleben geblieben, egal was man gesagt hat. Er sagt einfach das Gegenteil und stellt die Fakten entsprechend so dar, wie sie passen. So wird es zumindest von einigen behauptet. Auch das will ich hier an dieser Stelle nicht bewerten oder kommentieren. Es kommt eben, glaube ich, einfach nicht darauf an, was die Wahrheit ist, sondern was du als die Wahrheit verkaufen kannst und wie du es darstellst und ob und wie du die öffentliche Meinung beeinflussen kannst. Und das konnte Vince McMahon eine Zeit lang ziemlich gut. Wenn er das wieder hinkriegt, wenn juristisch das Ganze entweder sich als haltlos herausstellen sollte oder nicht bewiesen werden kann vor Gericht, dann wird Vince auch da den Spieß ganz schnell umdrehen und die Flucht nach vorn antreten. Was heißt Flucht nach vorn? Er wird dann das machen, was er immer macht. Er wird die Initiative ergreifen. Und ein Mann wie er, so ein Stehaufmännchen par excellence, der wird, so Duracell-Häschen-mäßig, der wird nicht aufhören, bis das letzte Quäntchen Energie aus der Batterie raus ist. Sprich, bis das Herz aufhört zu schlagen bei ihm. Und ich glaube, selbst dann wird er noch eine Zeit lang weitermachen, bis er irgendwann umkippt, nachdem er schon vielleicht ein paar Stunden vorher gestorben ist. Also der Mann, der hat diese Energie, was immer ihn antreibt, auch das wollen wir nicht bewerten oder kommentieren, der gibt nicht auf. Das ist, glaube ich, die Punchline. Und selbst wenn er verurteilt werden würde, selbst wenn er im Knast sitzen würde, wird er von da aus irgendwie weitermachen, habe ich das Gefühl. Also mal schauen, das war so unser kleiner Seitenblick für diese Woche, weil es eben vor, ich glaube, gestern oder vorgestern kam die Info gerüchteweise raus, dass Vince da wieder zurückschlagen würde. Und nun, ich glaube, wer hat es denn, war es Fightful.com, ich weiß gar nicht, oder war es der PW Insider, der es exklusiv hatte, keine Ahnung, auf jeden Fall dachten wir, dann müssen wir es hier doch mal einbauen und es passt irgendwie alles ganz gut. Halloween, Crown Jewel, Vince McMahon, Strikes Back oder Strikes vielleicht Back, muss man mal sehen. Also irgendwie, manchmal gibt es Koinzidenzen, die kannst du dir nicht aussuchen. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins aktuelle Produkt. Das ist ja doch auch, sag ich mal, mit der Hauptgrund, warum Chris und ich uns hier zusammenfinden und ihr ab und zu bei uns reinhört, worüber wir uns natürlich immer sehr freuen. Ja, Crown Jewel steht an. Chris hat schon gesagt, ja, Storyline-mäßig ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Das ist für mich genauso richtig wie falsch. Denn eine Storyline wurde sehr intensiv gepusht, nämlich die Bloodline-Storyline. Da ist sogar sehr, sehr viel passiert, finde ich. Aber ansonsten, da hat Chris dann wieder völlig recht, eigentlich gar nichts. Und das hat Chris ja auch schon vorhin so gesagt, bis auf eine Storyline ist nichts passiert. Und deswegen sind Chris und ich einmal mehr wieder vollkommen einer Meinung. Ja, Chris, ich denke, wir machen es wie immer. Wir gehen durch die Card und verwursten dann das, was bei den Weeklies passiert ist. Wir haben jetzt so ein bisschen die unglückliche Situation, dass die letzte Smackdown-Ausgabe aufgrund von reisetechnischen Notwendigkeiten bereits aufgezeichnet ist. Das heißt, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, sollte sich überlegen, ob er den Podcast oder sie den Podcast jetzt weiterhört, bis SmackDown über die Bühne gegangen ist. Denn wir werden hier notgedrungen auf die getapte SmackDown-Ausgabe zwingend eingehen müssen, um die Card durchzuspielen. Insofern hier die Spoilerwarnung. Ich glaube, der gute Aluhut möchte immer gerne gespoilert werden, deswegen sei er hier herzlich gegrüßt und ebenso gespoilert. Ja, Chris, die Frage ist, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit den langweiligsten Matches mal an und das sind für mich tatsächlich die Matches, die eigentlich vom Standing am höchsten in der Card sind, nämlich die Champion vs. Champion Matches um die ach so tolle Crown Jewel Championship. Es könnte mir nicht egaler sein, ob dieser Titel da auf dem Spiel steht. Ich möchte auch hier wie immer niemandem das Ganze jetzt madig machen, die oder der diese Championship A, hübsch und B, mega interessant findet. Ich werde aber auch nicht so tun, jetzt hier irgendwie Stimmung reinzubringen, weil es bei mir einfach nicht aufkommt. Vielleicht kann Chris mich gleich mitreißen. Fangen wir mal an mit den... Ja, weiß nicht, wollen wir die Damen als Gentleman zuerst oder wollen wir den Damen Gentleman-mäßig den Highlight-Spot geben? Ich mach's mal so, ich lasse die Damen den Highlight-Spot sozusagen bekommen und fange mit den Jungs an. Also, es geht um das Singles-Match, um die jetzt wohl jährlich ausgefochtene WWE Crown Jewel Championship zwischen dem Raw World Heavyweight Champion, was für ein Name, Gunther, und Cody Rhodes, dem SmackDown Undisputed WWE Champion. Jawohl. Und damit fällt mir schon auch nicht mehr viel ein, ehrlich gesagt. Denn bei SmackDown hatten wir in der letzten Ausgabe, die regulär über den Äther gegangen ist, eine Konfrontation, die an Belanglosigkeit schwer zu überbieten war. Cody und Gunther standen im Ring. Ich weiß gar nicht genau, was Cody erzählt hat. Er hat irgendwie, glaube ich, die Fans dazu animiert. Ja, du willst einen Wo-Ho haben, Gunther, dann sollst du es kriegen. Kommt, macht alle mit. Wirkte so semi-euphorisiert, aber es haben noch genug, sehr viele mitgemacht natürlich. Hatte aber schon so ein bisschen was von, komm, bitte, bitte, lasst mich nicht hängen. Uns fällt gerade gar nichts ein. Wir machen jetzt das. Als Face der er ist, hat dann Cody Rhodes gesagt, ich bin der, der den ersten Schlag macht, hat also quasi heelig dann Gunther angegriffen, der konnte sich dann irgendwie tatsächlich mit TV Kaiser entsprechend zurückkämpfen, aber Randy Orton hat dann Cody Rhodes gerettet. Jawohl, das war also der Aufbau für ein Match, das mich gelinde gesagt gar nicht interessiert, das man aber wrestlerisch durchaus sich angucken können sollte oder das eine Qualität mit sich bringen sollte. Denn A, ist das Ding relativ fresh. Ich weiß gar nicht, ob wir Gunther gegen Cody überhaupt schon mal hatten. B, haben sie entsprechend das Spotlight. Leider geht es C, gefühlt um gar nichts. Aber dafür kann man sich D, umso mehr auf das Match an sich freuen, wenn man das denn möchte. Und ich bin, wie so häufig, bei Matches dererlei Art ziemlich zwiegespalten, weil sowohl Aufbau als auch Cody mich weniger kaum interessieren können. Allerdings glaube ich, dass das Match, ich wiederhole mich da, durchaus was bringen könnte. Sie müssen irgendwie nur diesen Trigger pullen. Und ich weiß nicht, ob die Ausgangssituation, sag ich mal, das hergibt. Zumal auch Gunther im Anzug mir auch immer weniger gibt, wo wir gerade bei Geben sind. Ach, es ist eine knifflige Situation. Deswegen spiele ich den Ball, wo wir gerade bei Gunther sind, doch mal an den Landsmann rüber. Chris, wie siehst du es denn? Bist du euphorisiert? Kannst du mich euphorisieren? Oder wann kaufst du dir einen Anzug, wie Gunther ihn hat? Ja, gut. Gunther kann ihn wahrscheinlich gut tragen. Der hat ja einen ordentlichen Körper sich antrainiert in den letzten Jahren. Gleichzeitig bin ich auch nicht so zufrieden, was für ein Gimmick er durch diesen Anzug da verkörpern soll. Also, zwiegespalten ist, glaube ich, ein sehr treffendes Wort für diese Paarung. Ich erinnere mich eigentlich immer sehr gern zurück an den Rumble vor 2 Jahren, wo sie die letzten beiden, glaube ich, waren. Und Cody quasi dann zum ersten Mal den Rumble gewonnen hat. Und es war dahingehend halt überraschend, weil WWE gefühlten A eine Zeit lang so die letzten zwei hat nicht so lange wresteln lassen im Royal Rumble. Und B, dass Gunther so ein, ja, nicht Push, sondern Aufmerksamkeit, Rampenlicht bekommen hat gegen den absoluten Topstar der Company schon damals. Und die beiden haben unglaublich gut harmoniert. Das hat großen Spaß gemacht und jeder hat natürlich gehofft, dass das irgendwie so der Anstoß ist für Gunthers Push. Das Ganze, möchte man sagen, hat auch stattgefunden mit einer Rekordregentschaft für die Intercontinental Championship. Und er musste sich wahrscheinlich auch ein bisschen gedulden, weil damals gab es noch nicht die World Heavyweight Championship und ja, Roman Reigns hat quasi die Universal Championship, also die jetzige WWE Championship, ein bisschen oder nicht ein bisschen, eine Zeit lang auch gepachtet. Von daher glaube ich, ist es hier gar keine Frage, dass es ein gutes Wrestling-Match wird. Ist halt die Frage, ob sie diesen Triggerpunkt hinbekommt. Damals der Triggerpunkt war wahrscheinlich einfach die Überraschung, dass Gunther so einen Push bekommt und die beiden so großartig harmonieren. Hier, hast du schon richtig gesagt, steht halt nicht so viel auf dem Spiel. Also das ist halt immer so eine Frage für mich, ob das einfach so für mich, ich nehme jetzt nur mich mal hinein, einfach alles abgenutzt ist. Also der Brand War, ich war ein großer Fan 2004, 2005 davon, weil es einfach neu war. Es war schon 2004, 2005 nicht so neu, aber es war irgendwie cool gemacht und ich war sehr begeistert. Aber seitdem gab es das ganze Ding halt jährlich gefühlt und irgendwann, ich erinnere mich an irgendeine Survivor Series, die Series wurde dann irgendwann für den Brand War hergenommen und ich erinnere mich, dass ich groß gestruggelt habe, mir zu merken, welcher Superstar jetzt eigentlich für welchen Brand gerade kämpft, vor allem wenn sie nicht diese schönen Shirts anhatten, wo man das auch kennzeichnet. Und da, spätestens da, habe ich gewusst, dass das Ganze einfach zu verwässert ist, um einen Wert zu haben. Das Gleiche ist bei mir der Fall mit diesen unzähligen Titeln. Ich frage mich halt, ich würde das gerne wissen, ob jetzt jemand, der relativ frisch bei WWE ist, unglaublich geil findet. Ja, also diese Titel, die strahlen, prunken, haben unglaublich viele Diamanten und was auch immer da noch quasi hinzugefügt wurde. Und ja, WWE hat da jetzt aus dem Nichts irgendwie etwas kreiert, dass man diese Card füllt. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, warum musste man irgendwie diesen Ansatz wählen, quasi Brand War und neuer Titel, der nur bei dieser Show, nehme ich mal an, ausgefochten wird, dass man irgendwie, hatte man da großartig Druck von den Saudis, die gesagt haben, ja, es muss hier um irgendwas gehen und wir brauchen eigene Titel, vielleicht wird es irgendwann eigene Wochenshows geben, nur in Saudi-Arabien, keine Ahnung, oder es wurde einfach Druck gemacht, dass sie eine größere Show wollten und ihnen ist nichts mehr Besseres eingefallen, ja, aber da hätte ich dann doch vielleicht irgendwie was anderes ausgepackt, keine Ahnung. Das andere Problem für mich ist, dass einfach diese Titelabnutzung unglaublich präsent bei mir gerade ist. Also ich kann noch nicht mehr, ich werde auch nicht mehr hyped für einen neuen Titel. Also es gibt ja auch das Gerücht, dass die Damen einen Midcard-Titel bekommen. Und vorweg, das geht jetzt nicht grundsätzlich darum, dass ich den Frauen keinen weiteren Titel irgendwie gönne. Es funktioniert schon bei den Männern nicht, Leute. Also die Intercontinental Championship, da ist ja im Moment auch so quasi die der Zwiespalt, dass der Titel quasi relevant wirkt, obwohl er nicht gut gebuckt wird. Die United States Championship, ja, hängt dahin, hat hin und wieder mal höhere Phasen, wenn Cena mal die Open Challenge macht oder der Hurt Business plötzlich ganz gute Arbeit leistet, aber sonst ist der Titel eigentlich ziemlich tot. Und deswegen habe ich hier absolut Hype-Potenzial bei 0%. Ja. Man hat probiert, irgendwie so eine Fehde auch aufrecht zu erhalten. Also Cody, der gesagt hat, ja, ich möchte es für meine Tochter machen und das ist großartig, wenn man hier der erste Champion ist. Gunther, der sagt, ja, schau ihn an, also das Face der Company muss schon wieder das Ganze persönlich machen und die Familie involvieren, total unnötig. Ja, also ich werde das Ganze wie immer als Non-Kanon bewerten. Wrestlerisch waren die Saudi-Shows ja in der Vergangenheit sogar ordentlich. Ich denke, das wird ein gutes Match. Nur Stichwort ist definitiv dieser Triggerpunkt. Werde ich da wirklich auf jeden Pinfall hinfiebern? Werde ich irgendwie wie beim Rumble wirklich begeistert sein davon? Ich bezweifle es, weil einfach danach zwischen den beiden nichts mehr passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass wir diesen Titel in den Wochenshows jemals wieder sehen werden, ja. Und selbst wenn, macht es für mich einfach nicht mehr wertvoller, ja, weil es irgendwie, wie gesagt, es ist nicht in meiner Welt vorhanden, irgendwie, dieser Titel. Und irgendwie will ich es auch nicht, weil ich sowieso nicht mehr zurechtkomme. Ich weiß nicht mal, wer Champion ist von den gefühlt vielen Titeln, ja. Von daher hoffe ich einfach auf ein gutes Match und werde selbst einfach an mir das Ganze austesten, ob es die WWE schafft, irgendwie sowas wie ein Brand War interessant zu gestalten und neue Titel irgendwie als relevant zu gestalten. Unabhängig davon, wie viel Prozent Chance ich den Ganzen gebe. Ich hoffe einfach auf ein Rumble 2.0 und auf ein großartiges Match. Ja, geht mir auch so. Also viel mehr kann man da auch nicht erhoffen, glaube ich, ne? Weil es wird kein Follow-up geben, es wird keine Storyline-Erzählung geben, die weitergeht. Du spürst es auch am Aufbau, ja, da muss Codys Tochter herhalten und da muss irgendwie Fangesänge in der letzten Woche mussten herhalten, um das irgendwie, um irgendwelche Gründe zu finden, warum man sich das Match angucken sollte. Ohne Aufbau wäre es vielleicht deutlich besser gewesen, weil dieses Match braucht keinen Aufbau. Schmeiß sie rein, ja. Lass es ein Competition-Match werden, so einen richtigen Kampf um die Ehre und oder was, um was auch immer, um so einen dusseligen Gürtel. Und dann lass es, ja. Es wirkt sowieso aufgesetzt. Und das war kein guter Aufbau. Das war ein Aufbau um des Aufbaus willen. Naja, und mal schauen, ob die es hinkriegen, dass sie über das Match kommen. Ich traue es beiden zu, dass sie es können, weil sie richtig, richtig gut sind. Aber ich habe ein ganz komisches Gefühl. Also es fühlt sich für mich jetzt so an, dass ich möchte, dass es zu Ende geht. Und dass ich in das Match komme, liegt nur an Gunther. Also es muss diesen Gunther-Klick-Faktor geben und den kann er bringen. Cody-Fans werden sowieso, glaube ich, drin sein, weil Cody drin ist. Das ist ja schon mal super. Ja, und der Rest mal gucken. Kommen wir zum nächsten Match. Und da sehe ich schwarz ein Stück weit. Es ist das Singles-Match, quasi das Pendant-Match um die Crown Jewel Championship zwischen Raw Women's World Champion Liv Morgan und SmackDown WWE Women's Champion Nia Jax. Aufbau ähnlich mau wie bei den Jungs, aber hatte immerhin noch so ein, zwei weitere Faktoren, insbesondere den Faktor Tiffany Stratton, die mal Cash-Ins andeutete, mal nicht, mal Matches gewann, mal eher verlor, dann böse Blicke von Nia Jax bekommen hat, wenn sie wieder nicht so funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Beim traurigen Blick hatte Tiffany auch immer ihre stärksten Momente, da hat sie dann wieder gezeigt, warum viele sie eigentlich großartig finden. Sonst hat sie nicht so viele Möglichkeiten, das zu zeigen. So, und jetzt wird es dann schwierig, denn Bayley und Nia Jax hatten ein Katastrophenmatch fast. Also nicht katastrophal, aber es war wirklich nicht gut. Und Liv Morgan und Rhea Ripley hatten auch kein gutes Match. So, in beiden Matches waren mit Bayley und Rhea Ripley großartige Workerinnen drin. So, jetzt hast du die beiden schwächeren Faktoren dieser Matches, nämlich Liv Morgan und Nia Jax, und stellst sie gegeneinander. Lassen wir jetzt mal den ganzen Aufbau weg und gucken uns nur die Paarung an. Chris, da kann einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Ich habe, wie gesagt, dieses Podcast-Format bei uns bietet ja so positiverweise für mich, für uns die Möglichkeit, Meinungen preiszugeben, die positiv sind, negativ sind, Vorschau, Befürchtungen und so weiter und so fort. Und glücklicherweise gibt es Leute, die zuhören, und ich muss ein großes, es tut mir leid, vorweg schicken. Ich habe große Angst vor diesem Match. Das wird kein gutes Match werden. Also es ist bekannt, dass ich Liv Morgan Matches ja auch nicht so gut fand in der letzten Zeit. Sie persönlich hat jetzt quasi ein Gimmick, das ihr ganz gut steht, ordentlich steht. Sie hat, glaube ich, auch irgendwo einen Schritt nach vorn gemacht. Da werde ich auch nichts dagegen sagen. Aber die Regentschaft ist für mich irgendwie schwierig. Sie kämpft da gegen Rhea Ripley gefühlt schon ein halbes Jahr. Rhea, die ihr hinterherläuft wie ein, weiß nicht, notgeiler Hund und nichts Besseres zu tun hat. Auf der anderen Seite Nia Jax, wo ich anfangs wirklich glücklich war über den Titelgewinn, weil sie Bayley quasi, ja, ich möchte nicht sagen, so brutal ausdrücken, aber sie hat diese Regentschaft einfach zwischen die Augen geschossen und das Ganze beendet, weil es einfach ein todkrankes Tier war. Aber selbst, man hat ihr einfach keine Chance gegeben, bis auf eine Woche, wo man so ein Stable angedeutet hat. Und jetzt werden sie gegeneinander gestellt, du hast die letzten beiden Paarungen schon von den beiden Damen uns präsentiert. Also ich wäre schon stark überrascht, wenn wir hier auf 2 Sterne kommen oder 2,5, 3 Sterne wäre ja schon unglaublich. Das wird einfach nicht passieren. Sie haben, ich weiß nicht, es braucht halt jemanden auch, der das Ganze führt schon richtigerweise. Und selbst dann wird es ein Thema, weil Bayley, Nia Jax hatte Bayley an ihrer Seite, es hat nicht funktioniert. Liv Morgan hatte Rhea an ihrer Seite und es hat nicht funktioniert. Jetzt muss man natürlich sagen, Liv Morgan gegen Rhea Ripley hatte ja immer wieder auch so eine Ablenkung mit diesem Shark Cage, das war wirklich so katastrophal schlecht. Bayley und Nia hatten keine Ablenkungen bis auf Tiffany, auch da wurde nicht viel richtig gemacht. Und mit Tiffany hast du halt jemanden, die, kann sie das Ganze interessant gestalten? Ich glaube nicht, dass ein Cash-In in Saudi-Arabien stattfinden wird, wobei, wenn Saudi-Arabien da genug Geld hinknallt, wird auch Triple H wahrscheinlich sich denken, ja du, werden wir diesen Koffer mal ein Jahr lang aufgeben und hier eincashen lassen. Aber trotzdem glaube ich nicht wirklich dran und deswegen fällt mir auch kein großartiger neuer Faktor ein. Dominik wird wahrscheinlich da sein, Rhea wird wahrscheinlich da sein und es wird ein paar Eingriffe geben. Auch Tiffany wird wahrscheinlich irgendwie was andeuten, aber das ist halt eben diese Gefahr, von der wir sprechen, wo du dich so unnötigerweise in eine Sackgasse buckst, wo du dann eben da durchringen musst. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wenn man etwas ganz Schlimmes befürchtet hat, war es dann am Ende ganz ordentlich. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wie beim Kerzenausblasen beim Geburtstag der Wunsch nicht in Erfüllung geht, wenn man jemandem danach sagt, was man sich gewünscht hat. Jetzt spreche ich es laut aus und hoffe, dass wir irgendwie ein gutes Match sehen, auch wenn wir beide, glaube ich, hier sehr wenig erwarten. Und meine Befürchtung ist, dass es am Ende wirklich nicht gut sein wird, weil beide in einem sehr schlechten Booking-Dilemma stecken, weil es einfach etwas Langfristiges auch sein muss mit Rhea, die du irgendwie mittragen musst und irgendwann wahrscheinlich den Titel gibst, und Tiffany, die du auch irgendwie um das Titelgeschehen mittragen musst. Und beides ist wirklich nicht gut dargestellt und gebuckt. Und beide haben auch offenbar gerade formtechnisch im Ring ein kleines Tief. Also so wie es wahrscheinlich beim Fußball ist, hast du halt auch wahrscheinlich als Superstar irgendwann mal eine schlechte Form. Denn Nia ist auch auf jeden Fall in der Lage, gute Matches zu zeigen. Becky Lynch hat aus ihr für mich ein großartiges Match rausgeholt. Nur, ich bleibe bei meiner Meinung, Liv Morgan Matches sind einfach sloppy und Nia Jax ist keine, die ein Match tragen kann. Jetzt fügst du die beiden zusammen, beide sind in einem Formtief, beide haben schlechtes Booking, die Fehde ist nicht vorhanden. Also dieses Rezept klingt nicht so, als würde ich es mit großer Vorfreude erwarten und dann verspeisen. Ganz im Gegenteil, das ist etwas, was ich zurückschicke an den Chefkoch und ihn frage, was denn der da auftreibt. Von daher bleibt eigentlich nur eine Hoffnung, nämlich, dass sie uns überraschen, weil wir absolut nichts erwarten. Und da ist es das Einzige, was ich den Leuten hier geben kann. Mir tut's leid, es wird wahrscheinlich viele Liv Morgan-Fans geben. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Das ist ziemlich sicher ihre beste Arbeit. Als Gimmick, als ein Charakter. Aber für mich ist es eine Regentschaft, die leider einfach nicht den nächsten Schritt macht, weil ich persönlich einfach nicht die guten Matches darin sehe. Und dass sie jetzt gegen Nia Jax gestellt wird, ist halt auch etwas undankbar tatsächlich. Nee, bin ich bei dir. Also Chris hat ja schon das Storytelling angesprochen und er hat auch kurz die wrestlerischen Skills nochmal gerade von Liv Morgan. Also dass wir sie als sloppy-mäßig workend ansehen, das ist kein Geheimnis. Aber Nia Jax, so verbessert sie auch in den letzten Monaten stellenweise auf uns wirkte, wenn du eine sloppige Workerin wie Liv Morgan mit einer gefährlichen oder potenziell gefährlichen Workerin wie Nia Jax in einen Ring stellst, dann muss man eigentlich die Hoffnung dahingehend haben, dass sie beide heil da rauskommen. Denn wenn Nia Jax da einen Botch macht und Liv Morgan sloppy-mäßig nicht drauf reagieren kann, dann hui, dann kann es ganz übel sein. Und die Hoffnung, dass die uns überraschen, die sehe ich genau wie Chris, die will ich nicht in Gänze aufgeben. Aber viel größer ist meine Hoffnung, dass sie da einfach heil rauskommen. Ich übertreibe jetzt vielleicht auch, aber wir wissen, was Nia Jax teilweise schon angerichtet hat. Und da gibt es so eben Workerinnen und Worker, die da prädestiniert für sind. Ja, also Sheamus hat auch eine ziemlich lange Liste an Verletzung, ja, oder Goldberg, müssen wir jetzt auch nicht groß drüber diskutieren, können wir mal nach Kanada nachfragen, wer da ein Lied von singen kann. Also es gibt da immer so gewisse Worker, wo man ein bisschen ängstlich sein muss und dann wieder Worker, wo man eigentlich relativ sicher sein kann, dass es gut ausgeht. Hier sind wir ein bisschen zurückhaltend, wie gesagt. Nächstes Match. Und so negativ bis eher skeptisch Tisch, wie wir bisher waren, so hoffnungsfroh bin ich bei der nächsten Ansetzung. Und nach dem, was ich in den YouTube-Kommentaren so gesehen habe oder generell aus dem Feedback der letzten Monate oder Wochen besser gesagt, ist besser Wochen, bin ich damit nicht der Einzige. Es geht um die Paarung Seth Rollins gegen Bronson Reed. Rollins bei uns immer so ein Faktor. Anerkannt ist er sowieso, was wrestlerische Skills angeht. In Bezug auf Charakter, also sein Gimmick, sind Chris und ich schon lange irgendwie raus. Und wrestlerisch kennen wir ihn sozusagen. Also da ist seit Monaten, fast Jahren ein gewisser Abnutzungsfaktor, zumindest bei Chris und mir. Und Bronson Reed ist etwas, was wir beide so gar nicht unbedingt erwartet hatten. Wir haben überhaupt nichts von ihm erwartet. Er war bei NXT, war er da. Und hat dem Brand aber den Stempel nicht aufgedrückt. Und im Main-Roster war er eigentlich auch schon weg. Aber er ist dann wieder zurückgeholt worden. Und wir haben uns eigentlich immer für ihn gefreut, wenn er Gegenstand der Shows war. Und er selbst sich, glaube ich, auch. Weil er weiß, glaube ich, schon, dass er da gerade so ein bisschen overachieving ist, was das jetzige Stadium seiner Karriere angeht. Streng genommen eigentlich vielleicht auch schon in den Wochen zuvor war er on his prime sozusagen und ist jetzt auf einem Level, das er vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Wir wissen es natürlich nicht genau. Wir können nicht mit ihm reden oder noch, wir können nicht in ihn reingucken. Wir wissen nicht, was er empfindet. Aber er wirkt für mich immer noch so, als ob er einfach unglaublich dankbar ist für das, was da gelaufen ist und ja, diesen American Dream sozusagen lebt. Denn er ist einerseits körperlich ja sehr präsent, um es mal so zu sagen, aber auch nicht wirklich riesig. Ja, der ist 1,83. Das ist jetzt nicht Vince McMahons Monster-Heel-Maße, die er uns da mitbringt. Das heißt, es ist so wirklich Working-Class-Hero, so vom Gimmick her. Dass er da jetzt so den Bösewicht uns geben soll, irritiert so ein kleines bisschen, also musst du ihm geben, ja, also er ist jetzt ja nun auch Licht der Strahlemann, wo die kleinen Kinder unbedingt Merchandise von kaufen, also es passt schon, dass du ihm da so ein bisschen in die Heel-Rolle buckst, aber er hat bei mir zumindest wirklich dieses Underdog-Face-Gimmick, auch jetzt gegen Rollins, Es gibt zwei Faktoren, die mich hier tatsächlich neugierig machen. Einmal, wie wird es wrestlerisch? Und ich glaube, es wird wrestlerisch wirklich gut, weil Rollins ist einfach stark. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Und Bronson Reed wird sich den Hintern abarbeiten. Dass er auf einer Pay-Per-View-Card steht, ist ein Knaller. Dass er gegen Rollins ein Pay-Per-View-Match bekommt, ist nochmal ein Zahn schärfer. Ob das Saudi-Arabien jetzt irgendwie ein großes Plus oder ein großes Minus ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ihm ziemlich egal sein, bei welchem Pay-Per-View er auftritt. Vielleicht nimmt er aus der Saudi-Show mit dem ganzen Drumherum und dem Klimbim vielleicht noch ein bisschen durch den Showfaktor, ist vielleicht für ihn noch ein kleinen Tick mehr wert, als wenn es bei Bad Blood gewesen wäre vielleicht. Also könnte ich mir sogar vorstellen, müsste man ihn fragen, wissen wir nicht. Also die Ansetzung als solche finde ich interessant. Und das Zweite, was der It-Faktor bei diesem Match für mich ist, ich investiere. Also ich fiebere mit, in Anführungszeichen. Das habe ich bei WWE lange nicht gehabt. Bei Gunther wird es schwierig, seit er aus gutem Hause kommt. Irgendwie ist da der Respekt und die Freude noch da, aber ich bin nicht mit dem Herzen dabei, sozusagen. Und bei Bronson Reed, wenn ich mir die Card so angucke, das ist derzeit tatsächlich so ziemlich der einzige, wo ich irgendwie denke, bitte, bitte, bitte gewinn. Ich würde mich so freuen, wenn du gewinnst, weil du hast es verdient. Ja, so dieses, keine Ahnung, Underdog mit Fiebern, das habe ich lange nicht gehabt. Und komischerweise habe ich es bei Bronson Reed, den ich vor ein paar Monaten noch, so sehr ich mich für ihn gefreut habe, den ich kaum interessanter fand als das Charisma eines Toastbrot sozusagen. Und der hat es jetzt geschafft, dass ich hoffe, dass er gewinnt. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich freue mich auf ein gutes Wrestling-Match. Auch Rollins, finde ich, ist ein wichtiger Faktor tatsächlich in diesem Match. Aus zwei Gründen. Weil er wrestlerisch stark ist und weil er relativ hoch in der Card steht. Das heißt, wenn Bronson hier gewinnen sollte, dann kann das ein kleiner Elevator sein. Wir wissen bei WWE, auch trotz Vinces Abgang, muss das jetzt noch nichts heißen. Ja, Wrestling ist das What's Next Business, wie Hunter so schön sagt. Und da ist der Erfolg von heute vielleicht morgen schon vergessen. Aber es könnte zumindest ein gewisses Zeichen sein, wenn Bronson Reed dieses Match gewinnt. Ich würde mich riesig freuen. Und bei WWE, Entschuldigung, wissen wir ja, der Weg nach oben ist bei WWE immer deutlich spannender als das, was passiert, wenn du oben bist. Beispiele gibt es unendlich viele. Bayley kann da ein großes Lied von singen, ja. Deswegen ist Bronson Reed jetzt genau auf dieser Ebene, wo ich ihn zumindest mega interessant finde. Sobald er oben ist und ein Top-Babyface wird, wird er langweilig werden für mich, befürchte ich. Als Monster-Heel auch schwierig. Aber so als Underdog-Heel, als jemand, der überhaupt nicht overkommen soll eigentlich, ist er bei mir overgekommen. So, jetzt habe ich den letzten Teil leider nicht verstanden. Achso, nee, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe nur gesagt, WWE hat es geschafft, dass jemand overkommt, grundsätzlich der nicht overkommen soll. Ah. Ja, und das war's. Okay, ja, irgendwie, glaube ich, war jetzt ein längerer Zeitabstand zwischen uns beiden. Ich persönlich muss jetzt wieder jeden quasi recht geben, der behauptet, dass wir uns immer einig sind. Also es gibt da wirklich viele Ansätze, die ich sehr gefühlt habe, die du jetzt besprochen hast bei dieser Paarung. Es ist auch ziemlich sicher für mich so mit einem anderen Match, das, auf was ich mich so am meisten freue. Denn man hat hier, glaube ich, so das Gesamtpaket hinbekommen, was vielleicht so ein Pay-Per-View-Match oder PLE-Match angeht, wenn man sich das Ganze auch so vor Augen führt. Man hat hier eine Fehde und Kredenz, die jetzt nicht neu ist, wenn man sich Bronson Reed die letzten Wochen ansieht. Also man hat das Ganze auch mit Braun Strowman grundsätzlich fast genauso gemacht. Also es war eigentlich immer so hard-hitting, intensiv und man hatte viele Utensilien benutzt, vor allem Backstage-Bereich oder Parkplätze, wie jetzt wie bei der vergangenen Monday Night Raw-Ausgabe. Und man lässt auch Bronson Reed quasi sehr stark darstellen. Also quasi der Stomp gegen die Motorhaube, glaube ich, eines Autos hat er gleich mal à la Jacob Fatu no gesellt. Und dann hat er quasi Seth Rollins durch mehrere Tische aus seinem Anhänger befördert. Also das ist natürlich immer so ein irres Visual und Ganz ehrlich, warum nicht? Also es hat noch immer den gleichen Effekt auf mich wie diese Fehde mit Braun Strowman, weil es irgendwie so diese Show Monday Night Raw etwas sprengt, ja, weil du einfach dieses ganze Liebesgedöns mit dem Liebesdreieck Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic Mysterio und den ganzen anderen Sachen etwas einfach neue Farbe verleitet, ja, und mit Bronson Reed hast du da auch Stichwort frische Luft, also wir beide haben ja durch diesen Podcast so einige frische Luftaktionen mitbekommen, ja, Elias, Keith Lee, kurzzeitig Cesaro, der random dann Universal-Titelmatch bekommen hat gegen Roman Reigns. Und immer war die Frage, ja, ist es soweit, ist es soweit, ist es soweit, ist es soweit, ja. LA Knight, glaube ich auch, wobei das vielleicht sogar eines der Erfolgsgeschichten ist, ja, weil er ist irgendwie jetzt einfach ein gemachter Star, wird bejubelt, ist United States Champion. Nicht jeder ist der nächste Cody Rhodes, ja, oder John Cena oder Roman Reigns. Dennoch würde ich mir bei Bronson Reed irgendwo wünschen. Also hier ist alles andere als ein Sieg von Bronson gegen Seth eine großartige Enttäuschung, ja. Das wird ein gutes Match und ich, ganz im Gegenteil zu anderen Seth Rollins Matches in der Vergangenheit, ist es einfach mal cool, ihn auch gegen jemand so anderes zu sehen. Denn ich denke, jeder von uns wird wissen, Seth Rollins gegen Nakamura, gegen AJ Styles, gegen Cody Rhodes, gegen Finn Balor, das sind alles absolute Klassiker. Das sind Matches, über die man sich vor 10 Jahren wahrscheinlich irgendwie, man hätte Nieren und alles Mögliche verkauft, um das zu sehen. Wahrscheinlich kommen diese Matches einfach ein bisschen in eine Zeit, wo wir gutes Wrestling einfach vielleicht sogar übersatt sind, weil wir vielleicht jetzt wieder eher ächzen nach Story und Gimmicks, ja. Aber das Schöne ist ja, das Ganze kann wunderschön altern. Und das Network und YouTube und alles werden diese Matches ja auch nie vergessen lassen. Von daher kann man sich ja dahingehend schon freuen. Jetzt ist natürlich da ein anderer Mann da, jetzt nicht nur wegen der Statur, aber einfach jemand, der nicht so lange da ist. Einfach jemand, der nicht dieses 0815-Booking auch hinter sich hat. Denn all diese Superstars, die ich aufgezählt habe, leben vom Gimmick des Technikers, der von jedem irgendwie respektiert wird. Das ist vollkommen in Ordnung. Mit Bronson Reed hast du jetzt jemanden, der so brachial da herüberkommt, der jetzt einfach mal sagt, okay, ja, ich verprügel dich und wenn du mir den Stomp durch die Motorhaube verpasst, werde ich dich einfach durch mehrere Tische knallen, kein Problem. Und man hat auch gemerkt, er ist so ein bisschen Triple H's Liebling. So, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano waren auch seine Lieblinge. Und ja, so viel kam da jetzt auch nicht heraus. Von daher hoffe ich hier irgendwo auf den Push, nur die Logik irgendwie und die Gesamtsituation der WWE machen es irgendwie schwierig für Bronson gerade, denn wir sind gerade auch nicht mehr in der Zeit wie früher. Also irgendwie, ich habe neulich so No Mercy 2007 hineingespült bekommen in meine Timeline. Ein Event, das irgendwie deswegen so interessant ist, weil irgendwie 3 WWE Championship Matches stattgefunden haben. Aber ich habe mir vor Augen geführt, weil irgendwie gibt es keine Regentschaften mehr, die nur kurzweilig sind und die Superstars wie Orton, Cena, Triple H, Edge, die 10, 12, 13, 14, 15 Titelregentschaften haben, die sind irgendwie vorbei. Und das ist gerade für Bronson irgendwie nicht so gut, denn auch die Regentschaft von Gunther wird jetzt eine längere sein als World Heavyweight Champion und das ist auch gut so. Bron Breakker als Intercontinental Champion, der kann sich jetzt mal gar nicht mal mehr eine Niederlage leisten. Der muss jetzt auch mal diesen Titel dieses Jahr zumindest halten. Also ist jetzt die Sache das Problem, dass man jemanden ohne Titel heiß hält. Ist natürlich möglich, aber super schwierig. Und man kann damit anfangen, indem man ihn besiegen lässt, jemanden wie Seth Rollins Statur. Und so sehr ich irgendwie das Gimmick überhabe, das, was man bei Seth Rollins geschafft hat, ist, dass das eine Instanz ist bei WWE. Das ist im Moment, das gehört zum Inventar und er ist auf dem besten Weg, jetzt nicht auf John Cena-Level zu kommen. Ich denke, das ist irgendwo so der Mann, der irgendwie WWE gerade, ja, wie kein anderer vielleicht sogar repräsentiert. Ich denke, über ihn steht tatsächlich irgendwie nur so ein Undertaker oder Stone Cold oder wie sie alle heißen, Hulk Hogan, aber Seth Rollins gehört zum Inventar und wenn er sich hinlegt für jemanden, ist das auf jeden Fall schon was Besonderes, ja. Und ich erinnere mich, dass Keith Lee auch mal Randy Orton squashen durfte, irgendwie in der Thunderdome-Ära, danach ist nichts passiert. Ich hoffe mal, dass wir diese Zeit über haben und wir hier sowas wie einen Push bekommen, denn der Mann macht eine großartige Arbeit, er ist super gut im Ring und wie gesagt, es ist ein Gimmick und ein Mann und eine Statur und ein, wie heißt das, Aktionen im Ring, die ein bisschen so den Alltag bei WWE sprengen und ich glaube, das brauchen wir ein bisschen, denn die Zeit von du bist gut im Ring und wir stellen dich einfach gegen einen gleichwertigen In-Ring-Superstar. Ich glaube, das haben wir gerade ein bisschen über die letzten zwei Jahre, weil ich habe selbst bei mir gemerkt, so die Traummatches, Edge gegen AJ Styles, Finn Balor gegen Seth Rollins, Seth Rollins gegen Nakamura, Cody gegen Nakamura, Cody gegen Seth Rollins. Ich war da nie wirklich drinnen. Mir gefühlt bin ich hier bei diesem Match, und wo es um nichts geht, es findet in Crown Jewel in Saudi-Arabien statt. Ich bin gehypter als je bei diesen anderen Matches in den letzten Jahren zuvor. Und das ist schon mal auf jeden Fall etwas Aussagekräftiges, wo ich, glaube ich, einfach bereit bin für nicht eine neue Ära, aber für ein bisschen einen neuen Anstrich. Und vielleicht wird uns Triple H diese Farbe zur Verfügung stellen. Ich persönlich freue mich hier am meisten sogar von allen tatsächlich auf dieses Match, denn es wird irgendwo zeigen, wohin man mit Bronson Reed hingeht. Und ich bin super gespannt, wie die beiden harmonieren. Ja, das geht mir ganz genauso. Also es hat so einen Frischfaktor gewissermaßen, den wir so relativ, den ich zumindest so relativ lange nicht wahrgenommen habe. Und ja, bin gespannt. Ah, ich höre auch gerade, dass der Chris gerade getippt hat. Faszinierend, das kann ich hier auch gerade hören über den, Kopfhörer. Ja, so ist ja gar kein Problem. Ist ja, also Jens hat früher ganze Podcasts durchgetippt. Also das ist ein nostalgisches Gefühl sozusagen gewesen gerade. Aber der Chris hat mich auch auf etwas gebracht, nämlich, dass ich jetzt die drei Matches anmoderiert habe und er meinte, ja, das ist ja irgendwie, tut mir jetzt leid, dass er quasi mir beipflichten muss. Deswegen würde ich sagen, Chris, wenn du magst, würde ich dir die nächsten und letzten vier Matches geben. Das sind ja immerhin dann mehr wow. als die drei, die ich hatte sozusagen. Dann hast du quasi mehr Matches und ich kann dir danach plappern oder Kontra geben, je nachdem, was uns da einfällt. Ja, wenn du magst, übernimm gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das werde ich glatt machen. Bin natürlich sehr dankbar auch, dass du mir quasi den Main Event dann auch gibst. Aber wir kommen quasi zum nächsten Match, was wir hier reihenfolgemäßig bekommen, nämlich Randy Orton gegen Kevin Owens. Auch hier trifft wahrscheinlich alles zu, was ich bei Rollins und Bronson Reed gesagt habe, nur dass wir hier natürlich keinen neuen aufstrebenden Superstar haben, nämlich zwei Veteranen. Quasi eigentlich so, wie es im Buch steht. Aber eine packende Story, wo man sagen muss, Kevin Owens befindet sich in der Storyline gefühlt seit vor Corona, ja, und es ist 2024 im Oktober. Das ist natürlich etwas, was wir bei der Bloodline-Story als sehr gut empfunden haben, aber die Bloodline-Story an sich, glaube ich, war einfach inhaltlich stringenter und besser erzählt. Dass Kevin Owens denen hinterherläuft wie Rhea Ripley, Liv Morgan und Dominic Mysterio, passt für mich und seinen Gimmick und Charakter einfach überhaupt nicht zusammen. Ich bin natürlich auch irgendwo noch begeistert davon, dass er solche Promos raushauen kann, aber das ist so dieser Zyklus, wo er immer so eine schwache Phase beendet und dann mit einer starken Promo und einem Heel- oder Face-Turn so einen neuen WWE-Zyklus anfängt. Ein neuer Vertrag ist wahrscheinlich schon noch unterschrieben, was man gerüchtemäßig hört. Alles okay, alles gut. Nur, das ist auch auf dem Papier so ein Match. Gib mir das irgendwie so vor 7, 8 Jahren. Das ist irgendwie so Cena gegen Owens, das kam genau noch rechtzeitig, als Cena noch dabei war, so 1, 2 Jahre, bevor er sich dann quasi komplett Richtung Hollywood verabschiedet hat. Jetzt ist Orton natürlich, also Orton ist 44, glaube ich, das kann ich schnell hier, Randy Orton, ja, ist 44, also alles in Ordnung, alles gut, aber wir haben es schon angesprochen, Ortons In-Ring-Stil, das, was ihn ja so auch besonders gemacht hat, ist natürlich schwierig, ja. Von daher ist hier zwar alles abgehakt auf meiner Checkliste, was ein Pay-Per-View-Match angeht, sind gemachte Superstars, sie haben eine Fehde, es geht quasi auch um etwas, es ist eine Rache von Orton gegen Kevin Owens, Triple H, der Orton beschützen wollte, weil er ihn erst jetzt wieder zurückbekommen hat, auch dass man Triple H quasi involviert in sowas, alles ganz nett und süß, Aber Stichwort der Funke und der Triggerpunkt will irgendwie nicht drüber, weil ich habe es schon gesagt, das ist für mich irgendwie keine Story, die mir großartig gefällt. Denn Owens regt sich da halt auf und ist ja, und ich dachte, wir sind Freunde und jetzt beschützt du Cody und mit der Bloodline, das finde ich gar nicht gut. Mann, das ist irgendwie so ein trotziges Kind, das nimmst du irgendwie so das Spielzeug weg und dann verschränkt es die Arme und du musst dir denken, ja super, jetzt wird das Geschmolle 2 Wochen andauern und dann ist eh wieder vorbei. Funkt nicht bei mir. Auf der anderen Seite Orton. Mann, wenn wir jetzt echt vielleicht die letzten Monate, Jahre von seiner Karriere haben, will ich ihn nicht als beschützenden großen Bruder von Cody Rhodes haben. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, also das ist irgendwo ganz nett und es ist auch logisch und ich finde es cool, dass man da Triple H involviert und dass er quasi erklärt, warum er dieses Match nicht wollte. Aber ähnlich wie bei der Zusammenkunft der alten Bloodline, geht mir das alles einfach zu schnell. Also gefühlt sind alle mit einem Satz überzeugt, dass man irgendwie es doch macht. Sowohl Jay als auch Triple H. Da hat Orton gesagt, ja, keine Ahnung, finde ich zwar ganz süß, aber ich möchte hier nicht mit Paul Levesque reden, sondern mit Triple H, dem Cerebral Assassin, und an seiner Stelle würde er mir das Match geben. Und dann sagt er, ja, okay, Orton, du kriegst das Match. Irgendwie ist mir das zu wenig und deswegen werde ich auch nichts vorgaukeln. Ich bin irgendwo Orton-Fan, habe ich gesagt, weil ich irgendwie mit ihm quasi komplett aufgewachsen bin. Sein Selling ist großartig und er weiß auch wirklich wahrscheinlich, er weiß, wie man ein Match führt. Kevin Owens weiß das sowieso. Das wird ein Wrestling-Match, das wird ein auch Storyline-Match. Ich denke, dass hier definitiv es nicht zu Ende erzählt sein wird. Aber ich hoffe, man weiß, wenn ich sage, ich müsste gehypter sein, und es ist ein Money-Match, aber beide sind einfach in einer Situation, ähnlich wie Liv Morgan und Nia Jax, die es mir nicht erlaubt, mich darauf zu freuen, weil sie booking-technisch beide nicht gut dargestellt werden. Beide sind im falschen Gimmick. Orton ist einfach kein netter Babyface, der Cody beschützt. Und Owens ist niemand, der sich irgendwie einen Arsch geben müsste, dass sie Orton oder Cody jetzt irgendwie ihn nicht mehr gern haben. Mann, der Typ hat in seiner Vergangenheit mehrere Tag-Team-Partner mit einer Powerbomb gegen die Ring-Apron geknallt. Also, wie gesagt, ich bin etwas unzufrieden mit dem Umfeld dieses Matches. So am Papier, wenn du mir das sagst. Und ich muss alles andere quasi einfach ausblenden. Das klingt an sich ja nicht so schlecht. Und irgendwo bin ich tatsächlich auch gespannt, wie das Match sein wird. Es ist sehr frisch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die beiden gegeneinander angetreten sind. Und wer weiß, wie sie das liefern werden. Und deswegen ziehe ich da irgendwo so die Hoffnung auf ein, ja, so klassisches Wrestling-Match mit einem Hauch von Storytelling, um die nächsten, ja, Wochen zu füllen bei SmackDown. Weil ich denke kaum, dass das hier quasi dann zu Ende erzählt ist. Also, ich bin auf der einen Seite tatsächlich bei dir, kann das gut nachvollziehen, was du sagst, aber ich empfinde es tatsächlich anders. Ich bin 0,0 drin in diesem Match. Also, ich empfinde es ähnlich wie du, aber noch ein bisschen krasser sozusagen in der Wahrnehmung. Für mich ist macht Orton einen soliden Job, aber es ist eben nicht der Orton, der er eigentlich immer war, sozusagen. Kevin Owens, du hast gesagt, er wirkt wie so ein kleines Kind, das so ein bisschen bockig ist und die Arme verschränkt. Für mich wirkt er wie eine Heulsuse sogar. Also so, alle sagen, ich sei geturnt, dabei ist Cody geturnt und Randy, du warst immer so, dachte, wir wären Freunde und jetzt bist du auch gegen mich. Und das hat mit Kevin Owens, wie Chris schon richtig gesagt hat, überhaupt gar nichts zu tun. Und auch jetzt, wie man das Match aufgebaut hat, man hat jetzt Hunter in den Ring gepackt. Das ist entweder ein Sahnehäubchen auf eine Storyline, das geedelt wird dadurch, dass Hunter in den Ring kommt, oder es ist der Versuch, etwas heiß zu kriegen, was nicht so wirklich heiß ist. Denn dass Hunter in den Ring kommt und sich da so ein bisschen ziert und sich nicht äußern will und so weiter Und Orton dann mehrfach sagt, du beschützt doch Kevin Owens. Und dann sagt Hunter, nein, ich habe dich beschützt. Da denke ich, oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Also Orton, der mit seinem kaputten Rücken, ja, das ist auch jetzt kein Spaß, das wissen wir, dass Orton da sehr, sehr angeschlagen war. Und wir wissen auch nie, wie lange das jetzt gut geht und wann es vielleicht wieder schlimmer wird mit dem Rücken. Aber das kannst du so nicht machen. Du kannst nicht sagen, ja, du hast zwar die Ringfreigabe, aber ich muss dich beschützen, so, weil der Kevin Owens ist so gefährlich. Und ja, auch das war völliger Schwachsinn, was Hunter gesagt hat. Zum ersten Mal hat er quasi seine Deckung runtergelassen und so. Völliger Unfug. Also ich habe das Gefühl, dass Kevin Owens mittlerweile häufiger zwischen Face und Heel hin und her turnt als Big Show damals. Also Der war ja auch sogar so, der war ja auch nett zu Baron Corbin damals, ne? Also als er da irgendwie diese Rakete von Shotzi Blackheart da voll in die Weichteile geschossen bekommen, hat er ihm ja vorher noch $20 gegeben und so. Also Kevin Owens ist für mich wirklich auf Big Show-Niveau, was Turns angeht. Du turnst Kevin dahin, wo es irgendwie gerade passt. Und er macht das ja auch immer gut, das sagen wir alle Jahre wieder. Aber dann zu sagen, ja, zum ersten Mal hat er seine Deckung runtergelassen und menschlich empfunden. Also sorry, das ist dann einfach auch nicht richtig und auch entsprechend nicht so wirklich glaubwürdig. So, und jetzt, was mich tierisch nervt, ist, dass Kevin Owens zur Show der Herzen dann in Saudi-Arabien auch auftritt, nachdem er das eine Zeit lang auch schon mal anders gehandhabt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kevin Owens erste Saudi-Show ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, er war schon mal da, müsste das verifizieren. Aber es hat immer so ein gewisses Geschmäckle. Ja, Punk ist ja nicht da. Punk hat sich die Auszeit genommen, weil er sie will, weil er sie braucht. Vielleicht auch, weil er auf keinen Fall aus politischen Gründen zur Saudi-Show will. Auf jeden Fall ist Punk nicht da. So, und Kevin Owens ist jetzt da. Das will ich auch nicht verurteilen. Es steht mir auch überhaupt nicht zu, da jetzt hier groß den Menschenrechte-Freund rauszulassen. Ich meine, wir sprechen ja auch über die Show. Also da muss man sich hier nicht heiliger machen als andere. Aber es fügt sich eben so zusammen. Also irgendwie fügt sich derzeit so einiges zusammen bei dieser Show. Und es ist ein Mini-Baustein dafür, dass ich weder auf die Fehde weiter gespannt bin, wie sie weitergeht, wenngleich die beiden das schon ordentlich machen werden. Auch wenn sie beide, also Orton und Owens, im falschen Gimmick eigentlich sich befinden, sind die ja gut am Mic. Beide wirklich gut. Ne? Die werden das schon irgendwie machen. Aber es fühlt sich für mich einfach faul an, das Ding, von vorne bis hinten. Und ich will auch das Match ehrlich gesagt nicht sehen, weil sie werden beide ein solides Match machen. Und was solide Matches von Orton sind, das ist nun mal leider bekannt, zumindest für mich. Und Owens hat die letzten Monate auch, hat sich nicht gehen lassen, überhaupt nicht. Aber gut, er ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat, also es waren nicht die großartigen, überragenden Matches, die wir von ihm kennen. Er steigert sich immer noch gut rein, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber irgendwie war für mich der Pep dann nicht immer da, um es mal so zu sagen. Und wenn du dann irgendwie ein, sag ich mal, nur 90%igen Owens gegen einen Randy Orton stellst, dann ist das jetzt im Ring auch nicht diese Art von Match, die mich persönlich anspricht. Ja, gut wird's werden. Also Meltzer wird's super finden. Meltzer wird hier, bin ich mir ziemlich sicher, 4 Sterne rausknallen, weil er Orton-Matches eben gut findet und weil Owens einfach ein großartiger Worker auch ist. Bitte bloß niemals vergessen. Aber irgendwie hat's mich tatsächlich null gecatcht. Ja, nee, also du hast das Ganze auch nochmal gut zusammengefasst für mich. Ich bin echt gespannt, wie man das Ganze irgendwie, ich würde mir halt wünschen, dass man solchen Fäden irgendwie so einen etwas härteren Plot-Twist gibt. Also wenn das jetzt eine Powerbomb gegen Orton gibt, gegen das Ring Apron am Ende, ist das irgendwie so konsequent, aber auch schon oft gesehen. Und es fühlt sich so an für mich, wenn Owens ist jetzt 40, also da ist nochmal ein großer Run drinnen, aber er braucht halt irgendwie so einen richtigen Twist. Er müsste vielleicht sogar ein Anführer werden eines neuen Stables irgendwie, so mit Superstars, die jetzt gerade nicht so eingesetzt werden, aber einfach super talentiert sind. Und es ist quasi so Legacy, als Orton so mit Ted DiBiase und Cody herumgegangen ist. Oder irgendwie, also mein Shield ist schon zu groß, aber Owens als Anführer eines Stables wäre irgendwie so etwas, das hatte man, glaube ich, noch nicht so. Und vielleicht ist das irgendwie so der Knackpunkt für ihn. Aber ja, ich bin gespannt, was wir zu sehen bekommen werden. Wir schreiten voran und es wird ein Triple Threat Match geben um die United States Championship. LA Knight verteidigt nicht nur gegen Andrade, sondern gegen Carmelo Hayes. Und das hier ist auch relativ schnell erzählt. Carmelo Hayes und Andrade, beide Superstars, die sich jetzt in einer Best-of-Seven-Series befunden haben. Alles ganz gute Matches. Sie haben quasi eher, ja, das Ganze hat mit einem Interview angefangen von Andrade. Das wurde von Carmelo quasi unterbrochen, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass er relativ früh gedraftet wurde. Ich weiß gar nicht, was für ein Pick er war. Nummer 2 oder Nummer 3, keine Ahnung. Also relativ hoch. Und das Ganze, was irgendwie so ja, als kleine Respektlosigkeit angefangen hat, hat sich gesteigert, dass sie sich da Backstage ständig geprügelt haben und sich beweisen wollten, wer der Bessere ist. LA Knight wurde als Special Guest Referee im letzten Match auf den Plan gerufen und hat das Ganze sabotiert. Und ja, jetzt muss er gegen beide verteidigen. Und ich muss sagen, das ist irgendwo so auch ein Match, auf das ich mich freue, weil es ist jetzt nicht etwas, was uns storytechnisch großartig bereichert. LA Knight steht ja irgendwo auch in der Luft, aber ich wüsste auch nicht, wen ich diesen United States-Titel ihr jetzt geben würde, weil wir waren uns einig, bei Logan Paul war er genau so lange dort, wie es irgendwie logisch war, um quasi den Brand WWE nach vorn zu treiben und auch irgendwie ständig den Titel zu sehen bei sämtlichen Auftritten von ihm. Und LA Knight hat sich das Ganze irgendwie auch erarbeitet und verdient und führt jetzt diesen Titel quasi spazieren. Und Andrade und Carmelo sind halt zwei Superstars, die jetzt für mich nicht auf Bronson Reed-Niveau sind. Dafür ist das Booking dann doch zu schwach und zu 0815-mäßig. Aber es sind Superstars, die definitiv großes Talent haben und vielleicht irgendwo so eine Regentschaft ihnen ganz gut tun würde. Ich denke nicht, dass es umsonst war, um Carmelo so weit oben in dem Draft zu platzieren. Natürlich ist sowas dann sehr schnell vergessen bei WWE. Das geht ja relativ schnell. Aber alle drei sind, glaube ich, in dieser Situation gerade wahrscheinlich in ihrem Maximum, was ihre WWE-Karriere angeht. Das Einzige, wie man da rauskommt, ist einfach ein glücksfaktualer Becky Lynch gebrochene Nase, muss ich zugeben. Ja? Oder eine Pipebomb, wo Punk dann, als er gedacht hat, er wird eh entlassen und sich gedacht hat, scheiß drauf, ich sage jetzt einfach alles, was mir auf dem Herzen liegt. Bezweifle ich jetzt. Aber wir waren uns einig, LA Knight, das ist auch okay, dass da irgendwo so das Ende der Fahnenstange ist, denn die Fans akzeptieren es. Bei Andrade, er hat es bei WWE funktioniert, ging bis zum United States-Titel. Er hat es bei AEW funktioniert. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er einen Titel dort gehalten hat. Müssen wir die AEW-Experten fragen. Kam jetzt zurück? Weiß ich nicht. Und Carmelo ist ein Superstar. Den habe ich bei NXT schon gut gefunden. Großartiges Talent. Großartiger Wrestler. Aber hier stellt man sich halt die Frage aller Fragen: Nach was sucht jetzt jemand wie Triple H? Wir wissen, Vince McMahon hätte nach Carmelo Hayes auf jeden Fall nie gesucht. Ich befürchte, dass Triple H auch nicht nach so jemanden sucht. Jetzt ist halt die Frage, ob das einfach ein Superstar ist, den du da ständig einfach reinstellen kannst. So ein Jeff Hardy? So würde ich LA Knight irgendwo vergleichen. Jetzt nicht vom Moveset, sondern einfach jemand, der immer over sein wird, für den es aber einfach nie zur absoluten Elite reicht. Auch wenn Jeff Hardy WWE-Champion wurde letztendlich, aber WWE hat uns nie irgendwie weismachen lassen, dass es wirklich jemand ist, den man als, ja, so John Cena ansieht oder Randy Orton in diesem Fall. Und so würde ich LA Knight vergleichen. Es ist einfach kein John Cena, aber er ist einfach over bei den Fans und du kannst ihn nicht mehr einsetzen. Kann man Carmelo Hayes jemanden daraus machen? Oder ist es einfach auch verschwendetes Talent? Egal, was es bei diesen drei Superstars ist, unterm Strich ist das, glaube ich, ein Match, das Spaß machen wird. Ob das in die Kategorie Popcorn Wrestling kommt bei dir, weiß ich nicht. Könnte man glauben, das sind auf jeden Fall talentierte Superstars. Ja, also es geht hier nicht um viel. Es ist ein netter Titel, der für mich im Moment beim richtigen Mann ist. Mehr nicht. Aber es sind noch drei Superstars, wo ich sagen kann, ich kann mir vorstellen, dass die super miteinander harmonieren und vielleicht die Show stehlen. Muss man den Main Event fragen. Aber Potenzial hat es allemal. Ja, also ich glaube, Popcorn Wrestling könnte in die Richtung gehen. Wenn Carmelo Hayes einen guten Tag hat, Andrade auch und LA Knight ja auch. Also sie müssen alle drei tatsächlich einen guten Tag haben, aber dann können die da schon ein flottes Triple Threat Match bringen. Und das ist, glaube ich, so ja, langweilig oder billig das klingen mag, dass man jetzt diese Best-of-Seven-Match-Serie bei SmackDown dergestalt ja, entschieden hat, dass es eben keine Entscheidung gab, weil LA Knight zweimal seinen Finisher durchgebracht hat und die beiden Kontrahenten ausgenockt hat und dann am Ende sagte, ja, übrigens, Newsflash, der Gewinner von Game 7 bin ich. Ja, haha, dachte ich, ja, tolle Story eigentlich. Aber es ist vielleicht wirklich gar nicht so blöd, dass, also für das Match selber, dass man jetzt beide in dieses Match packt. Storyline-mäßig mau hoch 10, ja. Aber für das Match wird es, glaube ich, richtig, richtig gut. Und es ist tatsächlich, was das Wrestlerische angeht, das zweitinteressanteste Match für mich tatsächlich, neben Rollins und Bronson Reed, weil es hier, glaube ich, relativ frisch ist. Jetzt sind wir natürlich diese 7 Matches müssen wir rausrechnen. Also so frisch ist es natürlich nicht, weil wir schon 7 Matches hatten. Aber da war eben auch LA Knight nicht mit drin. Und jetzt hast du ein Triple Threat Match, wo die Karten nochmal neu gemischt werden. Natürlich wird die eine oder andere Szene bekannt sein. Du kannst ja nicht im 8. Match jetzt irgendwie bei Interaktion zwischen Andrade und Carmelo Hayes jetzt ständig alles neu erzählen. Natürlich wird da ein gewisses Moveset bekannt vorkommen, aber das ist bei WWE ja sowieso so. Also es ist immer so beim Wrestling. Ja? Da wird ja nicht in jedem neuen Match da das Moveset neu erfunden. Das funktioniert ja gar nicht. Aber ich glaube, dass durch den Faktor Triple Threat das einfach kurzweilig wird. Also ich möchte es einfach sehen. Ich freue mich drauf. Deutlich mehr als bei unseren Crown Jewel Matches tatsächlich. Deutlich mehr. Und ich glaube, wenn ein Match an Popcorn Wrestling rankommen könnte, dann wird es tatsächlich das sein. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Match Popcorn Wrestling erwarten dürfen. Es ist ein Fatal 4-Way Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship, die gehalten wird von Jade Cargill und Bianca Belair. Und sie verteidigen gegen Damage Control in Form von Kairi Sane und Io Sky. Metaphor, die kürzlich ins Main Roster aufgestiegen sind mit Lash Legend und Jakara Jackson und dem Team von Chelsea Green und Piper Niven. Ja. Boah, jetzt muss ich mal erstmal dir auf die Schulter klopfen und sagen, so das Anmoderieren von gewissen Matches ist sehr, sehr schwierig. So bei diesem Match. Wir haben sehr, sehr viel über Jade Cargill gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Was genau der Plan hier ist, weiß wahrscheinlich WWE selbst auch noch nicht. Man hat zwei vermeintlich starke Persönlichkeiten im Moment als Tag Team Champions. Bianca, hast du jemanden, die halt irgendwo auch sowas wie ein gemachter Superstar ist, ja, hat sämtliche Titel gewonnen, ist stark im Ring, wahrscheinlich ein absolutes Vorzeigetalent für jüngeres WWE-Publikum. Ich denke, man hat sie da auch platziert, um sie zu schützen. Heel-Turn ist wahrscheinlich verboten wegen den Merchandise-Verkäufen. Jade, ja. Trainiert hoffentlich im Performance Center, wenn das der Grund ist, warum man sie nicht irgendwie davon befreit. Damage Control, ja, unser Herzensstable, puh, in einer Situation, wo man vermeintlich sagen könnte, dass das Booking gerade ganz ordentlich ist. Sie haben viel TV-Zeit und hin und wieder gewinnen sie auch. Metaphor, so das potenziell stärkste Tag-Team, einfach aufgrund dessen, dass du da mit Lash Legend auch jemanden hast, die natürlich sehr stark hervorsticht. Haben auch eine coole Entrance, muss man sagen. Chelsea Green und Piper Niven gehören zum Inventar. Chelsea Green kann ich eigentlich nur auch eines sagen, dass man da leider den kleinen Höhenflug, und das ist no pun intended, nach Money in the Bank, nicht wirklich genutzt hat. Also da habe ich irgendwie so Gefühl, das hätten die Fans online probiert, irgendwie so einen Becky Lynch Hype-Faktor zu generieren, um sie zu pushen. Also das habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen gespürt und auch gedacht. Und ich hätte es mir auch gewünscht, also ich habe das auch damals gesagt, weil sie irgendwie so einen Faktor hat, der interessant ist. Hat man nicht gemacht und jetzt ist sie im Tag Team mit Piper Niven. Die beiden harmonieren ganz ordentlich miteinander und ich denke, das ist auch das Maximum für beide Frauen. Was man vom Match erwarten kann, also es ist halt so super schwierig. Das sind alles talentierte Frauen und so Einzelmatches, so Piper Niven und Bianca Belair, obwohl ich sagen muss, bei Piper Niven ist das Wrestlerische irgendwie so kaputt gegangen. Mann, die war bei NXT UK so unglaublich stark und davor wahrscheinlich noch stärker, ja. Lash Legend, Jakara Jackson, wrestlerisch ausbaufähig, sage ich, aber beides Frauen, die natürlich durch das, durch die Persönlichkeit kommen. Kairi Sane und Io Sky muss man nicht drüber sprechen. Das ist, die tragen wahrscheinlich dieses Match und werden die meiste Zeit im Ring verbringen, gehe ich davon aus, gemeinsam mit Bianca Belair. Die Titel sind in einer Situation, wo ich Triple H jetzt nicht irgendwie was vormachen kann, ja, und ihm sagen kann, ja, das muss besser sein. Er gibt ihnen viel TV-Zeit, auch jetzt in der 2-Stunden-Ära. Es ist auch sowas wie ein Aufbau da gewesen. Die Stables und die Tag-Teams waren untereinander immer wieder in Matches verwickelt, aber ich kann den Finger nicht drauf zeigen, was mir fehlt. Es ist irgendwo so kein großer Plot-Twist. Es ist auch, da muss ich jetzt auch sagen, enttäuscht mich Jade, es ist halt auch niemand da, der so das Ganze irgendwie an sich reißt. Ja, wir haben über Lash Legend gesprochen, das kommt vielleicht noch am nächsten, aber auch sie, da ist kein absoluter It-Faktor, wo ich sage, okay, wow, aufgrund dessen ist das hier spannend und ich möchte, dass diese Person diesen Titel trägt. Das ist irgendwie, das war bei Damage Control irgendwo. Ich wollte, dass sie das Match gewinnen, weil Dakota und Io so frisch waren und so eigene Eigenheiten hatten. So irgendwie auch Undisputed Era, Kyle O'Reilly hatte sowas Spezielles, wo ich sagte, oh, ich möchte, dass er diesen Titel hat, weil er irgendwie etwas hat, so Charisma, er weiß, wie er diese Entrance macht, er weiß, wie er sellt, er weiß, wie er sich benimmt, wenn die Kamera vielleicht nicht auf ihn ist. Keine von ihnen hat das im Moment für mich. Und das ist irgendwie super schade, weil eigentlich sind das alles super talentierte Frauen und eigentlich müsste das hier eines der besseren Matches werden. Eigentlich müsste das hier die Personifizierung vom Popcorn-Wrestling werden. Aber ich habe irgendwie, ich werde das Gefühl nicht los, dass das sowas wie ein Botch-Festival werden kann. Und ich kann den Finger nicht drauf zeigen, warum ich das glaube. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir helfen. Ja, ich kann es versuchen. Also ich bin bei dem Match ähnlich wie du, also nur noch in den Extremen etwas deutlicher. Also im Großen und Ganzen, um es auf den Punkt zu bringen, bin ich da etwas extremer davor. Denn es kann entweder extremstes Popcorn-Wrestling werden, aber es kann auch wirklich ganz, ganz übel werden. Denn in der Vergangenheit waren solche Mädels-Matches tatsächlich beides. Sie waren stellenweise unglaublich frisch, richtig, richtig gut. Also auch Money in the Bank Matches, wo ich niemals mit gerechnet hätte, dass die so gut werden würden. Teilweise haben die Mädels, zumindest für mich, den Jungs die Show gestohlen. Auch beim Rumble teilweise tatsächlich, auch wenn Meltzer das immer anders sieht als ich. Aber gab es nicht auch ein Damen-Multiman-Match in Saudi-Arabien, wo wir echt begeistert waren? So Zoe Stark mit ihrem neuen Outfit und mit Natalya. Irgendwie, glaube ich, war das so für uns beide damals überraschend. Ich habe keine Ahnung, was genau für es, aber ich glaube, es war auch ein Multi-Women-Tag-Team-Match. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich kann den Finger jetzt nicht drauf legen. Ich weiß nur, dass ich sowas erinnere tatsächlich, dass die Mädels mal nicht nur ein starkes Rumble-Match hatten, sondern auch das ein oder andere Multi-Women-Match, was uns wirklich dann überzeugt hat. Und das hier, ich glaube, es war auch sogar ein Tag-Team-Ding, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste man nochmal verifizieren. Und das hier könnte das auch werden. Also wichtig ist, dass du den Faktor Jade entweder weit aus dem Match raushältst oder ihr eben klar geskriptete Moves gibst, die sie mal nicht verbotscht. Bianca kann solche Sachen großartig worken, habe ich gar keine Bedenken. Damage Control kannst du beide blind reinsetzen. Wobei auch teilweise mal Kairi Sane schon mal den einen oder anderen Aussetzer hatte. Also das ist eine Bank, aber manchmal auch mit seltenen Aussetzern. Meta 4 und Chelsea Green und Piper Niven, die werden sich da auch nicht lumpen lassen. Also ich würde sagen, 60% Popcorn und 40% Botch-Fest-Gefahr. Also 60% Hoffnung, 40% Befürchtung, so ungefähr. Und ich gehe tatsächlich positiver oder investierter rein, wieder als bei unseren Crown Jewel Championship Matches. Und ja, auch investierter als bei Orton gegen Kevin Owens tatsächlich. Also so, ich will nicht sagen, ja doch, so ähnlich wie bei Rollins und Bronson Reed und so ähnlich wie beim Triple Threat Match. Es ist frisch, ich habe keine großen Ideen, also es fühlt sich auch nicht ausgelutscht an. Also ich möchte es einfach sehen. Und einfach Matches sehen zu wollen, ist gar nicht so blöd. Dann lässt man sie auch auf sich zukommen oder ich lasse sie auf mich zukommen und andere vielleicht auch. Das wirkt schon ein bisschen random, ja klar, aber es wirkt gleichzeitig für mich auch bunt. Und die Popcorn-Maschine habe ich auch schon angeschaltet und bin also durchaus gespannt. Vielleicht kaufe ich mir sogar Popcorn, während ich das Match mir angucke und werde dann sagen, ob es gut geschmeckt hat oder nicht. Das müssen wir dann abwarten. Und doch, also tatsächlich, ich bin eher gespannt als nicht gespannt auf dieses Match, ja. Kommen wir zum Main Event. Also ich denke mal, das wird der Main Event der Show werden. Die Original Bloodline mit Roman Reigns, Jey Uso und Jimmy Uso gegen die neue Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu und oder Tama Tonga oder Tonga Loa. Das ist auf dem Papier eigentlich ein absolutes Money Main Event Match für einen großen Pay-Per-View. Du hast da zwei Storylines, die sich verbinden und die WWE ja über Jahre geprägt haben. Und ich hasse es eigentlich, dass ich das Ganze irgendwo in einen negativen Ader ziehen muss, aber ich muss. Die OG Bloodline, also ich weiß nicht, warum ich mich so drauf aufgehängt habe, aber eigentlich ist das hier eine Geschichte, die, um die man, da beten Leute bei Netflix-Produktionen darum, glaube ich. Wenn du irgendwie so eine Serie hast, die plötzlich Fahrt aufnimmt und irgendwann Richtung Staffel 4, meistens ist so der Punkt, wo man dann wahrscheinlich Probleme bekommt, um das Ganze heiß zu halten. Und plötzlich kommt dann eben so dieser Twist. Und das ist die neue Bloodline, die mehr oder weniger gut dargestellt wurde. Darüber haben wir schon genug gesprochen. Aber ich finde, du hast mit der Original Bloodline dir eigentlich ein halbes Jahr bis ein Jahr Storytelling irgendwie selbst weggenommen. Zumindest sehe ich das so. Denn du hast da Superstars drin, die halt schon gemacht sind. Die haben eine große prägende Geschichte hinter sich. Roman Reigns, muss man nichts drüber sagen. Jey Uso, Jimmy Uso, Sami Zayn, Solo Sikoa. Was die hinter sich haben, das ist großartig erzählt worden. Und irgendwie war ich schon interessiert zu sehen, wie Roman Reigns die alle irgendwie zurückbekommen wird. Und er hat es geschafft innerhalb von 3 Wochen. Wo ich mir denke, was? Die wurden 3 Jahre von ihm manipuliert, haben gegeneinander Matches bestritten, haben sich geprügelt im Hell in a Cell, haben sich bei Money in the Bank geprügelt, haben beim WrestleMania im letzten, im vergangenen April, wann auch immer das war, eines der größten Main Events hinter sich gebracht, die es in der Geschichte der WWE gab. Und dann kommt Jimmy einfach so zurück und Jay braucht ungefähr einen Satz von Roman, um sich ihm wieder anzuschließen. Also, ich finde das zu schwach, Leute. Ich finde das so schade, weil ich glaube, da war wirklich viel drin, vor allem auch mit Paul Heyman, so als Sprachrohr, die in einer Woche es bei Jay probieren und er hat absolut gar keinen Bock. Also, ich finde, man hat ja gut begonnen, wo sich Jimmy mal hingetraut hat und Jay hat ihn nicht mal mit dem Arsch angeschaut. Und es ging einfach zu schnell, weil jetzt bei Monday Night Raw war Jay da, hat gesagt, ja, irgendwie, ich möchte irgendwie das Ganze jetzt nicht zu schnell angehen. Es ist irgendwie wie ein Date, ja, wo er oder sie sagt, ja, also beim ersten Mal mache ich das eigentlich nicht. Und dann landen beide im Bett, ja. Also, ich weiß nicht. Da war viel mehr drin, weil einfach so viel Geschichte dahinter ist. Gut, sie sind jetzt wieder vereint als OG Bloodline und treten an gegen die neue Bloodline. Über die wurde schon genug gesagt. Deswegen, ich möchte das Ganze auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Ich rede schon viel zu lang. Das ist auf dem Papier, trotzdem wird das ein gutes Match. Roman Reigns Tag Team Matches, nenne ich sie mal, habe ich jetzt so beschlossen, sind ein Fest. Das waren sie immer, waren sie auch bei Bad Blood. Das war alles ganz nett und cool. Aber wie gesagt, ich denke einfach, das Drumherum hat hier etwas mehr verlangt. Und am Ende muss eigentlich so die neue Bloodline hier gewinnen, um überhaupt irgendwas in der Zukunft, außer man erzählt es dann zum Ende und dann verabschiedet sich Roman in seine Pause wieder und kommt dann Richtung Rumble zurück, um Cody und The Rock in einem Triple Threat Match zu besuchen, was auch immer man geplant hat. Das kann natürlich auch sein. Und wir sind dann mit Bloodline, ja. Oder es kommt noch zu einem Ulla-Falla-Match zwischen Roman Reigns und Solo Sikoa bei der Survivor Series, weil grundsätzlich brauchst du ja Wargames hier eigentlich nicht mehr. Aber ich glaube immer noch, dass es dazu kommen wird, denn es gibt ja noch den Faktor Sami Zayn, um quasi auch Monday Night Raw abzuschließen. Nachdem sich Jay und Jimmy verbrüdert haben, hat Sami quasi ein bisschen Zweifel gegen Jay Uso laufen lassen, indem er gesagt hat, naja, irgendwie ist das doch relativ schnell und irgendwie komisch. Und Jay hat gesagt, du, pass auf, du bist kein Teil der Familie, du kannst das nicht verstehen. Und dann hat man gesehen, wie wir alle gespannt haben, als Sami Zayn und Solo miteinander gesprochen haben. Ja, ein kleiner Twist, der ganz süß ist, finde ich, ja, ganz nett. Wäre vielleicht auch gar nicht so uninteressant, wenn sich Sami plötzlich der neuen Bloodline anschließt. Ja, vielleicht ist das auch so die Prise Salz, die plötzlich das ganze Gericht unglaublich gut macht. Sei einfach mal in die Frage gestellt. Aber Richtung Survivor Series und Wargames und einer möglichen Storyline, die weitererzählt wird, bin ich irgendwo tatsächlich etwas enttäuscht, dass man so schnell gemacht hat. Das ist irgendwie viel zu schnell, finde ich. Das hat einfach dann keinen Effekt auf mich. So wie die Trennung zwischen Miz und R-Truth oder einem möglichen Split von Kofi und Xavier. Es ist irgendwie, ich fühle das nicht. Ich brauche da ein bisschen mehr Emotion und ich müsste investierter sein, damit ich da jetzt das Ganze fühle, weil was hat diese Tag Team Matches früher so spannend gemacht und so genial gemacht, dass wir so viel erlebt haben und dass so viel auf dem Spiel stand? Hier steht nichts auf dem Spiel. Die Ulla Falla haben sich beide schon angezogen, wo ich mir denke, okay, ja, puh, ich kauf euch gern beiden diese Ulla Falla. Kein Thema, gibt's hier auf Amazon sicherlich für 10 Euro zu haben. Also ich verstehe das Problem nicht. Von daher haue ich ein bisschen auf den Tisch und denke mir, Mann, WWE, Alter, ihr habt da wirklich ein Jahr Storytelling aufgegeben. Vor allem Paul Heyman ist noch nicht mal zurück. Und man verbrät es in Saudi-Arabien. Also wenn morgen dann irgendwie Triple H rauskommt und Wargames reinschreit und Bloodline OG gegen Bloodline neu, sage ich, naja, irgendwie hat Roman eh alle schon platt gemacht mit Cody und jetzt auch mit den Usos. Ich brauche es nicht nochmal, den Pay-Per-View kannst du dir selbst zahlen. So zumindest ist meine Empfindung, dass das ein gutes Match wird, glaube ich, brauche ich niemanden sagen, aber reicht das heutzutage noch? Reicht das für das? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir dahingehend gefühlsmäßig geht. Also, ich bin da ein bisschen positiver eingestellt, als ich dich sozusagen auf mich habe wirken lassen, ist mir das bewusst geworden, denn auf der einen Seite bin ich wieder komplett bei dir. Die Story um die Original Bloodline war dann doch ziemlich gerusht. Also, wir müssen jetzt ja spoilern, ne? Also die letztwöchige SmackDown-Ausgabe habt ihr alle gesehen. Die jetzt Freitag über die Bühne gehende ist ja nun gleichzeitig schon getaped worden mit der letzten Ausgabe und den Taping-Bericht, den mussten wir uns jetzt natürlich angucken, weil wir heute die Preview für Crown Jewel machen. Ich habe es ja einleitend auch gesagt. So, dass nach dem, was bei Raw passiert ist, es durchaus möglich hätte sein können, dass Jey Uso bei der letzten SmackDown-Ausgabe irgendwie kommt, das haben wir uns ja gedacht. Die Art, wie man es gemacht hat, fand ich solide. Also da habe ich auch nicht viel zu meckern. Es war zwar too rushed vielleicht, es war auch zu schnell, wie Chris sagt, aber es war sauber inszeniert, ne? Also dass zuerst also auch ein bisschen schade, dass die dass wir jetzt neue Tag-Team-Champions haben, ja, die Motor City Machine Guns sind jetzt neue Tag-Team-Champions, aber eigentlich auch nur als Nebenerzählung der Bloodline-Geschichte, aber gut, das kann positiv, kann auch negativ sein, keine Ahnung, also ich glaube, am Ende ist es vielleicht sogar positiv, weil sie jetzt mehr Pops gekriegt haben, als sie sie sonst bekommen hätten, glaube ich fast. Und da kannst du in dem Windschatten ein bisschen was draus machen. Also ich glaube, im Endeffekt, so sehr der Titelgewinn jetzt für unsere neuen Tag-Team-Champions im Fahrwasser der Bloodline und als Nebengeplänkel der Bloodline für viele rüberkommen mag, auch nachvollziehbar rüberkommen mag, glaube ich, dass das tatsächlich auch für sie einen kleinen Aufschwung mitgeben könnte. Denn Debüt-Match und das andere Match auch gegen DIY, da war die Publikumsreaktion jetzt nicht so dolle. Titelmatch gegen die Bloodline selbst waren die Reaktionen natürlich sehr groß, aber das lag ja auch an den Umständen. Aber ich glaube, man kann da ein bisschen was rausziehen als Tag Team Champion. Aber müssen wir abwarten und ist nur ein Eindruck. Was ich aber gut fand beim Titelmatch, dass Jimmy zuerst da war und Roman geholfen hat und sie sich dann mit Solo und Fatu Backstage geprügelt haben. Und dann kam nochmal ein maskierter Mensch, das war dann Jey Uso, und der hat dann sozusagen für die finale Ablenkung und den Titelwechsel auch gesorgt. Und danach gab es dann die Verbrüderung zwischen Jimmy und Jey. Das war jetzt nicht so wirklich Oscar-reif sozusagen, aber es war okay, es war solide gemacht, die Fans fanden es gut, alle haben sich irgendwie gefreut, und bei Raw ging es dann ja auch in die Richtung, so, wir müssen jetzt hier wieder in diese Richtung weiterdenken. Sami Zayn, sag ich gleich was zu, wurde involviert. Und jetzt bei der kommenden SmackDown-Ausgabe ist dann ja auch Roman mit Jey in einen Dialog getreten. Jey hat es, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. Also er hat gesagt, Achtung, Roman, wir sind eine Familie. Ich habe übrigens nicht vergessen, was hier die letzten Male gelaufen ist. Ja, und ich werde jetzt hier trotzdem zum Wohl der Familie an deiner Seite stehen. Aber ich sag dir auch eine Sache, wenn du hier rumbitschst, dann bin ich sofort weg. Also fand ich gar nicht verkehrt, dass man hier Jey dann doch noch mit so ein bisschen Straightness ausgestattet hat. Und Roman war dann auch derjenige, der dann, sag ich mal, eingestiegen ist und mit einem fröhlichen Yeet das Ganze dann besiegelt hat. Also das kann man so machen. Und ich fühle auch was, muss ich sagen. Es lässt mich also nicht völlig kalt. Nicht so wie Cody und Gunther, wo ich überhaupt nichts fühle. Oder auch leider Gottes derzeit Owens und Orton, wo ich auch wenig fühle. Hier flackert was. Es ist so ein Gemisch zwischen kaltem Kaffee und trotzdem Wiederbelebung und Aufglühen der noch nicht ganz ausgeglühten Asche sozusagen. Dass da wieder ein Feuer draus entstehen kann. Also diese Bloodline-Story, sie ist, finde ich, nicht mehr so catchy, wie sie mal war, aber sie ist für mich immer noch kein kalter Kaffee. Und diese Segmente sorgen dafür, dass dieses Empfinden bei mir so ist und auch so bleibt. Das ist nicht schlecht, es kommt für mich immer noch ein bisschen was rüber. Und jetzt komme ich zum Faktor Sami Zayn. Ich finde das richtig gut. Also so kriegst du es doch nur hin, dass Zayn irgendwie ein Faktor werden könnte, dass er mit Jey so ein bisschen sich kappelt, dass Jey dann sagt, pass auf, du bist nicht Familienmitglied, du kannst das nicht nachempfinden. Da sind wir auch wieder bei einer Geschichte, die wir schon mal hatten. Ja, Sami Zayn soll zur Bloodline, nein, der ist aber nicht echtes Blut und so weiter. Damals hat sich Jey erst für ihn eingesetzt und da ging ja auch alles hin und her. Also da wärmt man kalten Kaffee auf. Aber durch die Tatsache, dass er jetzt mit Solo gesprochen hat, kommt dann eine neue Facette rein. Wie das aufgelöst wird, muss man mal sehen. Aber gespannt bin ich. Ja, also Sami Zayn hat derzeit kein Match bei der Saudi-Show. Und wir wissen, wie er bei den letzten Saudi-Shows gefeiert wurde. Ergo, die Wahrscheinlichkeit, dass er in irgendeiner Weise eingreifen wird, ist relativ groß bei der Saudi-Show. Und ich habe jetzt mal so eine Prognose raus, oder ich hau mal so eine Prognose raus, wie ich mir vorstellen könnte, dass es aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der neuen Bloodline unsere beiden Loser antreten werden, sprich Tama Tonga und Tonga Loa, zusammen mit Solo Sikoa. Es wird dann irgendwie ein Wrestling-Match geben, das viel zu langsam anfangen wird und auch viel zu lange dauern wird. Also gut wird es trotzdem, wie Chris schon sagte, die Roman Reigns Tag Team Matches, die funktionieren. Sie funktionieren auch bei mir richtig gut. Und dann wird irgendwann Jacob Fatu kommen und eingreifen. Jacob Fatu, schlau wärst du, ihn nicht ins Match zu stellen, weil er kann da eigentlich nur verlieren. Also er kann nur vom Standing einbüßen. Und dann wird er eingreifen und relativ viel abfrühstücken. Dann wird Sami Zayn kommen. Vielleicht wird sogar Jacob Fatu das Match zugunsten der neuen Bloodline entscheiden. Das glaube ich sogar. Ich glaube, dass die neue Bloodline gewinnen wird. Und sie wird gewinnen durch den neuen Jacob sozusagen. Der wird den Ausschlag geben. Dann soll es einen Beatdown gegen alle drei geben. Und dann kommt Sami Zayn, der erst so tut, als würde er mitmachen. Und dann nachher die Original Bloodline dann irgendwie versucht zu retten. Und am besten so, dass die neue Bloodline am Ende trotzdem triumphierend im Ring zurückbleibt. Weil dann müssen die sich erstmal neu sammeln und dann kannst du Wargames aufbauen. So könnte ich mir vorstellen, dass man es inszeniert. Und wenn du es gut machst, dann bin ich auch damit richtig cool. Denn ich glaube, dass das Match hier nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Ganz sicher nicht. Ich glaube auch, dass wir Dwayne Johnson bei der Series nicht sehen werden. Da bin ich also nach wie vor jetzt erst recht von überzeugt. Und deswegen rechne ich tatsächlich mit 4 gegen 4 Wargames Match. Und damit, dass Sami Zayn, der jetzt ja nun auch wirklich Gegenstand der Show in diese Richtung ist, da eingebaut wird. Der erste Einbaufaktor von Sami Zayn, ich wiederhole mich, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat man wirklich gut gemacht. Und je nachdem, wie du es bei der Saudi-Show jetzt cliffhangermäßig erzählst, glaube ich auch, dass du die Series heiß kriegst mit dem Wargames-Match. Ich glaube nicht, dass du weggehst vom Wargames-Match. Dafür würde das dann doch zu sehr unausgegoren in der Luft hängen. Und vielleicht kommt auch Heyman zurück in Saudi-Arabien. Also da gibt es diverse Faktoren. Vielleicht kommt auch Bill Goldberg. Also es kann sein, dass Goldberg vielleicht für den Sieg von Bronson Reed gegen Rollins sorgt. Also man weiß überhaupt nicht, ob Goldberg da antanzt oder nicht. Also da sind auch andere noch Möglichkeiten offen. Aber ich fokussiere mich jetzt mal auf die Bloodline und habe ja gesagt, wie ich glaube, dass es laufen könnte. Und ich bin damit auch cool. Und ich glaube, viele Fans sind es auch. Natürlich, es wird genug geben, auch verständlicherweise geben, die sagen, Alter, Bloodline ist durchgelutscht schon 10 Mal. Ich brauch's nun wirklich nicht mehr. Alles gut. Aber das Ding funktioniert eben immer noch. Es ist mit Abstand die beste, mittlerweile sogar gefühlt die einzige Fehde, die WWE so richtig am Laufen hat. Und ich bin immer noch ein Stück weit wieder dabei. Ich bin jetzt auch mehr dabei tatsächlich als vor einigen Wochen. Und obwohl es bekanntes Terrain ist, bin ich immer noch durchaus gespannt, wie es weitergeht, weil man eben noch so ein paar, wie Chris sagte, so ein paar kleine, niedliche Twists and Turns hat. Und sogar Sami Zayn, den ich nicht gedacht hätte, dass man ihn heiß oder spannend in die Bloodline zurückbekommt, kriegst du auf diese Weise wieder ein Stück weit interessant. Also vor der Ausgangssituation, vor der man stand, bin ich durchaus der Meinung, gar nicht mal schlecht. Und wenn das so weitergeht, umso besser. Ja, das wären meine 2 Cents zu dem Match. Und Chris, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir wohl doch ein Wargames-Match sehen werden. Die Frage ist nur, wie man es jetzt in Saudi-Arabien erzählt. Und diese Art der Cliffhanger-Inszenierung sorgt bei mir allein schon für ein gewisses Interesse, weil irgendwas wird ja ziemlich sicher passieren. Und ich könnte mir schlechtere Ausgangssituationen für ein Pay-Per-View vorstellen. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich denke, ich möchte auf jeden Fall nicht meine Ausführungen so verstanden fühlen, dass ich da gar nichts fühle. Ich tatsächlich ist bei mir auch etwas passiert und es ist halt am Ende so, wie es ist. Es liegt halt vorangehend an Roman Reigns und diese Aura, die er hat und dieses Spiel auch mit Jey Uso, das war alles nicht umsonst, muss ich sagen. Also so sehr mich das mit Jey Uso auch genervt hat, dass er Bronson den Titel abgenommen hat, es hat für ihn auf jeden Fall was getan. Und diese Worte sind halt nicht nur leere Worte, die er Roman Reigns hingeworfen hat. Wenn er diese Worte vor einem Jahr sagt, denkt sich jeder, ja, halt's Maul, ja, du bist ein Uso und mehrfacher Tag Team Champion, mehr nicht. Jetzt kauft man ihm das auch ab. Richtung Wargames, dass man da Sami Zayn, also ich habe ja auch schon, ist keine Woche her, habe ich auch gesagt, weiß ich nicht so richtig, der ist jetzt irgendwie einfach ein Face-Superstar bei Monday Night Raw. Dass einfach nur so ein Gespräch mit Solo ausreicht, um da einen Twist reinzubringen, finde ich auch gut. Nur wie viel Zeit hast du? Du musst das ja demnächst auflösen, obwohl es ein Monat bis 2er-Series, ja. Dahingehend hat man da schon ein paar Twists bei diesem Main-Event und wir wissen auch ganz genau, wie dieser vorangehen wird. Es ist ein Meltzer-Match, das lange Aufbau haben wird und dann wird es komplett eskalieren und da ist auch die Magie drinnen. Von daher, dass das Ganze Richtung Wargames-Match ist auch konsequent und soll man auch machen. Das ist auch irgendwo Nostalgie, die auch bei mir mitspielen wird und da freue ich mich drauf. Nur, ich glaube, hier war viel um wieder mal Scorsese zu zitieren, Cinema drin. Aber gut, ich denke auch, WWE kommt termintechnisch vielleicht auch ein bisschen in Probleme. Wahrscheinlich möchte man Roman noch ein bisschen noch Weihnachtspause geben, bevor es dann eben ja, losgeht mit dem Ende der Final Boss-Geschichte, die ja noch nicht auserzählt ist. Also geht sich das wahrscheinlich eh nicht aus, was ich mir gewünscht hätte. Und bei der Survivor Series wird man dann OG Bloodline gegen neue Bloodline dann wahrscheinlich auch zu Ende erzählt haben. Was dann mit Solo passiert, was dann mit Jacob passiert und den anderen beiden Kollegen, das hängt dann stark in der Luft. Also da sorge ich mich dann schon um alle auch tatsächlich, auch um Jacob Fatu. Also die hängen dann ein bisschen in der Luft, weil was machst du dann? Du bist dann grundsätzlich in einer der größten Storylines derzeit als Verlierer vom Platz gegangen. Sämtliche Titel sind im Moment gepachtet. Und jede andere Story wird sich halt nicht so wichtig anfühlen. Also gut, da denke ich schon viel zu weit. Aber unterm Strich, Crown Jewel gibt alles her. Sachen, wo wir ganz große Angst haben und ziemlich sicher einen sehr, sehr intensiven und spannenden Main Event. Ja, denke ich auch. Und was die Ansage angeht, Scorsese würde sagen, ein bisschen mehr Cinema, verstehe ich. Andererseits könnte man natürlich auch erwägen, vielleicht ist das jetzt ein Etappenziel auf dem Weg zu großem Kino. Und dass jetzt gar nicht das, sag ich mal, der Moment ist, wo man groß drauf hinarbeitet, sondern dass nur eine Zwischenstation ist. Trotzdem verstehe ich Chris. Ja, aber trotzdem verstehe ich dich, Chris, weil diese Zwischenstation mit Jay hättest du auch schon ein bisschen anders aufbauen können. Ne? Also, das war so oder so trotzdem too rushed. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Ne? Aber ich glaube, wie du sagtest, WWE musste da jetzt zu Potte mitkommen, weil man, glaube ich, schon den Plan Richtung Wargames and Beyond schon irgendwie vor sich hatte jetzt oder in den letzten Wochen irgendwie dann konkret finalisiert hatte. Und da ist dann ja nicht mehr viel Zeit gewesen bis zur Saudi-Show. Und ich denke, irgendwas wird hier passieren. Sonst hättest du dich nicht so beeilt, diese 3-gegen-3-Konstellation fertig zu kriegen und Sami Zayn schon mal so ein bisschen in die Startlöcher zu bucken sozusagen. Ja, das war es dann auch schon mit der Saudi-Preview. Wir müssen dann auch langsam mal zu Potte kommen, denn wenn ich richtig nachgerechnet habe, sind es tatsächlich schon wieder eine Stunde und knapp 45 Minuten, die wir hier uns ein abgelabert haben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir bei einer Preview so ausschweifen kommen, aber wir hatten ja auch noch die Personalie Vince McMahon und sein neues Medium-Imperium, bei dem wir jetzt auch gespannt sind, wie es da weitergeht. Also gab es dann doch einiges zu erzählen. Ich denke, wir können zum Ende kommen und gebe deswegen die Schlussworte an Chris. Vielleicht fällt ihm ja noch irgendwas ein, was wir übersehen haben. Und ansonsten kann er die Schlussworte gerne schon mal sprechen, bevor wir Tschüss sagen. Ja, vielen Dank. Nee, ich wünsche euch für alle, die irgendwie was vorhaben an Halloween, schönes Gruseln. Und viele Süßigkeiten, falls das irgendwie noch ein Thema ist bei den Leuten, die uns zuhören. Vielen Dank auch fürs Reinschalten. Ich bin sehr gespannt auf die Saudi-Show. Ist ja natürlich in einer wohlwollenden Uhrzeit. Also ist natürlich die Option gegeben, live zu schauen. Ich werde schauen, wann ich es hinbekomme. Wir werden uns wahrscheinlich privat dann unterhalten. Bei mir ist eine relativ zeitnahe Review definitiv möglich. Muss mal schauen, wie das korreliert mit unserer möglichen Live-Aufnahme, also müssen wir uns dann noch koordinieren, aber hat mir Spaß gemacht wieder mit dir und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Halloween, mit Crown Jewel und einer schönen Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund, geht ja ordentlich herum gerade. Ich gehöre zu den wenigen in meinem Umfeld, die gerade gesund sind, deswegen Holz klopfen und deswegen bleibt gesund, habt Spaß mit der Show, wenn ihr sie schauen wollt, natürlich und wir hören uns dann relativ bald wieder dann, wenn es um die Review dieser Show geht. Ja, das ist nochmal ein guter Ansatz, den Chris gerade brachte. Denn wir haben heute, wenn ich recht informiert bin, unsere 299. Podcast-Episode über den Äther geschickt. Und es wurde gefragt, ob wir nicht vielleicht die 300. Folge, die dann ja nächste Woche kommt, am Donnerstag, ob wir die nicht live machen wollen. Und ich habe mit Julian geschnackt, unserem Regisseur sozusagen, der für die Technik zuständig ist. Und der hat tatsächlich Zeit und Lust. Mit Chris habe ich schon gesprochen. Entschuldigung, der hat auch Lust. Und deswegen ein bisschen kurzfristig vielleicht, aber teilt es am besten überall, wo ihr könnt. Ich habe es auf X schon einen Post rausgehauen. Das heißt, es werden ungefähr 5 Leute lesen, weil ist ja keiner mehr da gefühlt. Aber vielleicht kennt ihr noch andere Mittel und Wege. Wir werden noch den einen oder anderen Post auf der Startseite natürlich bringen als Reminder. Wir werden dann nächste Woche Donnerstag irgendwo so, ich denke mal 19 Uhr, können wir versuchen, das off zu kicken. Und dann machen wir die 300. Folge als Live-Podcast, werden ein bisschen über Raw sprechen. Vielleicht machen wir auch die Review, wobei ich mit Chris bestrebt bin, die Review vielleicht einen Tick früher schon separat zu machen, sodass wir dann für das Jubiläum-Special wirklich Zeit für Raw und für viele Fragen, Antworten und Schwelgen in Nostalgie haben. Das heißt, wenn wir Donnerstag um 19 Uhr live drauf sind, sind wir auf YouTube, ihr könnt mit dazu, könnt über den Chat alle möglichen Fragen stellen, auf die ihr Bock habt, und wir faseln dann. Dabei sein werden Chris, ich und Julian, und immer zur ausgewählten Sendung gehen wir mal live. Wir werden natürlich auch aufzeichnen, das heißt, die nicht dabei sind, können die Show auch später wie üblich dann nachhören, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn da irgendwie ein paar Leutchen mit uns dann dabei sind. 300 Ausgaben hätten Chris und ich nie gedacht, dass wir das irgendwie hinkriegen würden, aber es ist nun mal passiert. Und ja, in diesem Sinne sei das die große Ankündigung, verbunden mit der Bitte oder mit der Anregung, haut's an alle raus, die ihr kennt, was es da so gibt, Facebook, X, Insta, wo auch immer man da irgendwie was schreiben kann. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung mehr und freue mich einfach, wenn das klappt. In diesem Sinne wünschen wir euch gute Gesundheit. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, wie ihr gehört habt. Also ich huste auch hier so ein bisschen durch die Gegend. Aber Chris, geht's gut, das ist gut. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Und falls ihr ein bisschen angeditscht seid wie ich, hoffe ich, dass es euch bald wieder besser geht. Fragen haben uns auch erreicht. Zumindest eine. Also erstmal Robert Buster sagt auf der Startseite, er würde sich sehr, sehr freuen, wenn auch die Shield Reunion kommt. Das wird erstmal schwierig, bis auf Weiteres, weil der gute Dean Ambrose derzeit ganz woanders unterwegs ist und auch noch blöderweise den Titel da hält. Also der wird so schnell nicht wiederkommen. Ich glaube, er wird nie wiederkommen. Aber warten wir mal ab. Man hat ja auch gedacht, dass Punk nie mehr in den Ring steigen wird oder zu WWE zurückgeht. So. Goldberg Army fragt, wie wir uns das Ende der Bloodline-Story denn vorstellen können. Darüber möchte ich heute gar nicht groß philosophieren, weil die Bloodline jetzt ja gerade erst so langsam wieder so richtig an Fahrt aufnimmt. Liebe Goldberg Army, schreib uns die Frage doch bitte nochmal nach der Series, würde ich sagen, weil dann haben wir ja irgendwie einen weiteren Zwischen- oder bis auf weiteren Höhepunkt wohl gesehen. Und dann, glaube ich, machen wir uns nochmal Gedanken. Die Grüße gehen trotzdem herzlicherweise an dich raus. Aber bitte sieh uns nach, dass wir heute noch nicht drauf antworten, weil es ja gerade erst losgeht und wir haben eh schon zeitmäßig heute gnadenlos überzogen. In diesem Sinne, jetzt mache ich aber wirklich einen Deckel drauf. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, viel Spaß am Samstag bei der Show, wenn ihr sie guckt, wenn ihr sie vorbildlicherweise boykottiert. Freuen wir uns auf euch Sonntag oder irgendwann, das wollte ich immer schon sagen, in your speakers, ich liebe diesen Spruch so schön, hören wir uns dann in euren Kopfhörern oder in der Badewanne oder im Bett oder auf der Arbeit oder im Auto, wo auch immer ihr uns hört. Wir haben schon die lustigsten Zuschriften erhalten, wo man diesen Podcast hört. So, jetzt halte ich aber auch die Klappe. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis denn. Tschüss. Ciao.